Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay, dann fangen wir an. Wir haben 10.04 Uhr. Wir sind, ich glaube, mittlerweile mit 13 Abgeordneten hier und damit auf jeden Fall beschlussfähig. Wir können loslegen. Und gibt es noch irgendwie Anregungen zur Tagesordnung oder dergleichen? Offenbar nicht. Dann fangen wir an mit... Ganz kurze Ergänzung. Ich müsste noch eine Sache schnell checken. NRW-Beirat. Nein, ich hätte mir am 12.03. schon jemanden gewählt, nämlich den Robert. Muss ich aber noch kurz checken, sonst wäre das hinten noch dran. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehmen wir das gleich zwischendurch noch mit dran. Olaf hatte noch was? Wir haben uns gestern im AK noch entschlossen, einen Antrag einzureichen, beziehungsweise einen Änderungs- beziehungsweise Entschließungsantrag. Den würde ich gleich gerne noch abstimmen lassen. Okay, dann packen wir den einfach mit in den Punkt Vorbereitung der Plenarsitzung, dann vielleicht dort direkt ganz zu Beginn. Okay, gibt's noch sonst was zur Tagesordnung? Dann würde ich in diesen Punkt auch gerne noch etwas reinpacken. Das ist allerdings noch in der Vorbereitung, in der Prüfung, Antrag auf dritte Lesung zum Sicherungsverwahrungsgesetz. Also auch gleich in den Punkt Plenarsitzung, okay? Dann würde ich sagen, machen wir das so. So, wo ist meine Tagesordnung? Da ist sie. Wir fangen ansonsten dann an mit Top 1, dem Bericht des Vorstands. Und wer macht das? Frank? Die? Ja, danke. Ja, wir fangen den Bericht des Vorstands, glaube ich, immer mit dem Bericht der Pressestelle an. Dann kann ich mal kurz überleiten. Auch ich sage danke. Danke, Florine. Schönen guten Morgen. Ja, Bericht der Pressestelle. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch an diesem Punkt bin ich wieder hartnäckig. Wir haben steuern jetzt auf die Plenartage zu. Wir sind momentan dabei, die Pressemitteilungen vorzubereiten, die wir in diesen nächsten 3 Tagen rausschicken wollen. Wir könnten noch sehr gut Unterstützung brauchen, vor allen Dingen zu den Punkten unserer eigenen Anträge. Wer uns also noch keine Zitate oder die Reden dazu geschickt hat, ist herzlich eingeladen, dies heute noch zu tun. Sofern schon fertig oder schon sofern schon vorbereitet, weil dann könnten wir halt eben das Ganze vorbereiten. Das würde uns die Arbeit deutlich erleichtern. Ansonsten kann ich kurz berichten, womit wir uns sonst noch beschäftigen. Die Broschüre war ja jetzt Redaktionsschluss letzten Freitag. Wir sind gerade dabei, nochmal die, eingetragenen Informationen orthografisch zu bearbeiten und entsprechend aufzubereiten. Die Broschüre haben wir gestern und in unterschiedlichen Formaten im Vorstand besprochen. Es läuft darauf hinaus, dass wir ein Librello-Format wählen, also einen Flyer, den man ausklappen kann und dann entsprechend verteilen kann. Und ansonsten sind wir noch dabei, gerade Taschen zu organisieren. Es gab ja den Wunsch, dass wir Tragetaschen haben, um Besuchergruppen die Merchandising-Artikel nicht auf der Hand zu überreichen, sondern jedem so einen Beutel. Das läuft gerade Ausschreibungsverfahren, da sind wir dran. Und jo. So, und ansonsten hatten wir letzte Woche noch Besuch von dem Team aus dem Krähennest. Die waren da, wir hatten uns mit denen zusammengesetzt, um nochmal drüber zu sprechen, wie wir die ganzen Pod- und Podcasts für den User freundlicher gestalten können. Weil im Moment gibt es insgesamt 5 Plattformen, wo Elemente der Fraktionen zu finden sind. Und da haben wir gesagt, da wäre es super, wenn wir eine Plattform hätten. Und das wollen wir da also jetzt zusammenfügen. Da basteln wir gerade im Hintergrund dran. Das war's soweit. Dann mache ich kurz weiter. Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Hatten wir kurz eine Information. Also erstmal der Link zum Pad ist ja auch vorhanden, aber eine kurze Information über die Anpassung der Vergütungen der Mitarbeiter der Abgeordneten. Das wird auch morgen Thema im Plenum sein. Das ist eine Unterrichtung, das heißt Anpassung der Vergütung im Rahmen der Regelungen, die für den öffentlichen Dienst gelten, werden da auch vorgenommen. Thema Ausbildung ist noch mal kurz angerissen worden, ist aber auch heute der Tagesordnung hier, die verschiedenen, also ganz am Ende, die verschiedenen Möglichkeiten und auch die notwendigen Aufwand, den wir da betreiben müssen oder haben, wird thematisiert, wird nochmal vorgestellt. Wenn wir zu dem Punkt kommen, dann haben wir die Fraktionssitzung vorbereitet für heute. Das ist ja der nächste Tagesordnungspunkt. Übernächste, dann haben wir die Infos zur Klausurtagung nochmal besprochen. Die werden dann per E-Mail, denke heute, rumgeschickt. Und den eben schon genannten Punkt Beirat NRW Bank, wo es einfach um eine Mitteilung geht für das Mai-Plenum, wer da von uns dran teilnimmt. Das war es dann eigentlich schon. Der Eilantrag, Entschuldigung, der ist natürlich auch besprochen worden, verabschiedet worden, eingereicht worden. Sehe ich gerade noch. Und das war es aber dann von der Frage. Habe ich was vergessen? Wenn ich kurz ergänzen darf, der Umlaufbeschluss zu der Veranstaltung mit Wolfgang Nieb ist positiv ausgegangen. Das heißt, wir führen die Veranstaltung durch. Das war auch noch gestern erwähnt worden, wäre heute auch noch mal erwähnt worden, weil es ja auch als nächster Top draufsteht. Aber vom Bericht, von der Vorstandssitzung war es das soweit. Ja, okay, vielen Dank, Frank. Und Ingo natürlich. Ich hatte mich da gestern noch angehängt mit Top Nummer 1b. Ich weiß nicht, ob Jaroslav das als 1b dann im Protokoll stehen lassen will oder gegebenenfalls dann durchnummeriert. Ich wollte auch kurz aus dem Präsidium berichten. Immer in der Vorplenarwoche gibt es ja auf jeden Fall auch eine formelle Sitzung des Präsidiums. Die hatten wir letzte Woche auch. Wir haben eine Präsidiumssitzung gehabt und haben danach noch eine gemeinschaftliche Sitzung mit den parlamentarischen Geschäftsführern gehabt, wo wir letzten Endes nochmal über die Änderungen an den Plenartagen, an den Plenarabläufen gesprochen haben, also Mittagspause und Kurzintervention. Da also von mir heute auch nochmal die dringliche Bitte, wenn da noch irgendwas unklar ist, irgendjemand etwas nicht vielleicht verstanden hat, wie da der Ablauf ist, dann meldet euch bitte heute. Dann brauchen wir nicht, ich sag mal, im Plenum dann darüber zu diskutieren, weil irgendjemand aufgesprungen ist und plötzlich eine spontane Kurzintervention oder sonst irgendwas machen möchte. Das Ganze hat halt einen gewissen formellen Ablauf, der dann quasi nötig ist. Ansonsten gab es eher ganz, ganz grundsätzliche Gespräche, dass wir also gerade mit den parlamentarischen Geschäftsführern zusammen, da gab es, ich glaube, darüber darf ich durchaus berichten, ich sag mal, durchaus Unstimmigkeiten über den Beschluss aus der rot-grünen Ecke, was die Anpassung der Bezüge angeht, und zwar gar nicht im Ergebnis Unklarheiten, sondern dass es doch eigentlich wünschenswert wäre, einen solchen Beschluss dann halt mit allen Fraktionen gegebenenfalls zu treffen und ich sag mal, nicht von einer Fraktion oder zwei Fraktionen das sozusagen als Ergebnis von Latz geknallt zu bekommen. Ich sag mal, das sehe ich ganz ähnlich. Wenn man sicherlich in gerade so einer brisanten Thematik, und wir wissen ja, dass es einfach brisant ist, dann ist es eigentlich schon erstrebenswert, wenn man da von vornherein versucht, mit allen Fraktionen da irgendwie was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das im Groben dazu. Ich hatte den Punkt extra separat nochmal draufgepackt, dass wir hier an der Stelle auch über den, also über unseren Eilantrag sprechen können. Hier an der Stelle einfach nochmal ganz klar gesagt, damit das auch, ich sag mal, dann jeder verinnerlicht und jeder dann tatsächlich weiß. Erstens, der nicht der Ältestenrat bestimmt darüber, sondern das Präsidium. Ist insofern interessant oder wichtig, weil da halt eben die Mehrheitsverhältnisse gegebenenfalls des Plenums sozusagen ja nicht abgebildet werden, im Gegensatz zum Ältestenrat, wo ja eine ständige Mehrheit von Rot-Grün da ist. So ist diese ständige Mehrheit im Präsidium auf rot-grüner Seite nicht gegeben. Ich möchte, bevor ich auf den Antrag selber eingehe, ganz kurz generell erläutern, wie die Absprache mit dem Präsidium genau in diesem Punkt, was aktuelle Stunden- und Eilanträge angeht, momentan läuft. Momentan ist es so, dass wir irgendwann kurz nach 12 eine Mail bekommen, also nicht nur das Präsidium, sondern auch nochmal die anderen PGF, welche Anträge insgesamt vorliegen. Im Regelfall haben wir, ich sag mal, dann so eine gute Stunde Zeit und irgendwann klingelt dann bei mir das Telefon, dann ist jemand aus dem Büro der Präsidentin dran und ich sag mal, teilt mir die Entscheidungstendenz der Präsidentin mit. Ja, also was die Präsidentin, wie die Präsidentin entscheiden würde. So war das letztendlich auch gestern. Ich gehe jetzt mal auf die aktuellen Stunden nicht ein, weil die, glaube ich, gerade nicht ganz so spannend sind für uns. Ich gehe auf die Eilanträge ein. Es gab zwei Eilanträge. Einmal einen Antrag von SPD und Grünen zur Frauenquote und einmal eben unseren Antrag zur bzw. gegen die Bestandsdatenauskunft. Der Antrag für die Frauenquote oder beide Anträge sind abgelehnt worden dann vom Präsidium, oder mir ist mitgeteilt worden, dass die Präsidentin beide Anträge nicht zulassen möchte. Wir haben darüber diskutiert, ich habe mir erklären lassen, warum. Beim Antrag für die Frauenquote trage ich das soweit mit, weil es da einfach so ist, das Thema ist jetzt nicht kaputt, wenn wir das jetzt nicht diese Woche hier behandeln. Ne? Also zwar hat der Bundestag darüber beraten in der vergangenen Woche, und ich sag mal, nicht für alle einen entsprechend sinnvollen Entscheid, sag ich mal, herbeigeführt. Aber dieses Thema kann ja durchaus weiter parlamentarisch behandelt werden, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist alles völlig unproblematisch und nichts, was eben diese besondere Eilbedürftigkeit begründen könnte, um den Antrag diese Woche noch auf jeden Fall mit aufzunehmen. Was unseren Antrag angeht, ja, ich hatte ja schon geschrieben, dass ich das anders sehe. Also ich sehe durchaus die Eilbedürftigkeit unseres Antrags. Begründet, die Ablehnung begründet sich letztendlich damit, dass hier keine, ich sag mal, besondere Eilbedürftigkeit drin ist. Also im Antrag selber steht ja eine Begründung drin und da wird sich hauptsächlich auf die anstehende Sitzung des Bundesrates bezogen im letzten Absatz. Und auf die hier letzte Woche durchgeführte Anhörung im Landtag. Dadurch, dass hier jetzt im Bundestag nicht irgendwie ein Schnellverfahren eingeleitet wurde, dass jetzt innerhalb weniger Wochen irgendetwas entschieden wurde, sondern letzten Endes da schon seit Ende des letzten Jahres eben die parlamentarischen Initiativen bestehen, dadurch, dass auch wir hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen unseren eigenen Antrag seit Ende November behandeln, ist es eben so, dass durch das Setzen auf die Tagesordnung am Bundesrat kein neuer Sachverhalt im Endeffekt entstanden ist. Und darauf begründet sich im Prinzip die Entscheidung des Restpräsidiums zu sagen, hier liegt eben keine besondere Eilbedürftigkeit vor. Wie gesagt, ich persönlich sehe das anders, aber ich kann die Begründung sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube eben tatsächlich, ich hatte gestern auf die Mailingliste geschrieben, die Begründung ist scheiße, das möchte ich ein bisschen relativieren. Die Begründung ja, hat halt eben nicht ausgereicht, um letzten Endes die anderen vier Beteiligten davon zu überzeugen, dass hier tatsächlich ein besonderer Grund vorliegt, diesen Antrag dann ja, vorzuziehen, zu behandeln. Wir können und müssen darüber reden, ob wir vom Verfahren her richtig alles richtig gemacht haben. Aus meiner Sicht geht es auch weniger um irgendwelche Schuldzuweisungen, ja, also dass jetzt der Frank irgendwas getan hat oder was auch immer. Ich finde das persönlich nicht interessant. Wichtig finde ich, dass wir eben daraus lernen und künftig Dinge anders machen. Und was ich eben dann als Fazit für mich ziehe, ist, wir müssen in unserer Begründung natürlich noch eben deutlicher werden und deutlicher darauf hinausgehen, genau warum es einfach keine Alternative dazu gibt, als diesen Antrag jetzt zu beraten. B, wir müssen uns dringend darüber unterhalten, dass wir uns ja dann vielleicht generell vorher nochmal zusammensetzen. Also Frank ist gestern Morgen kurz zu mir reingekommen, hat gesagt, unser Antrag ist da. Ich weiß nicht, ob es geholfen hätte, wenn wir jetzt darüber noch gesprochen hätten oder ich noch Argumente hätte vorbringen können. Das weiß ich nicht, aber ich nehme das einfach mal zum Anlass, für die Zukunft halt eben rauszulernen, dass wir uns dann zwingend wirklich im Laufe des Montags morgens, ich sag mal, der Initiator des Eilantrags der aktuellen Stunde, sich bitte dann mit mir in Verbindung setzt und mir vielleicht einfach noch zwei, drei Punkte mit an die Hand gibt, wie wir das begründen können und vielleicht auch eben zwei, drei Punkte, die anderen Fraktionen oder anderen Präsidiumsmitglieder anbringen können, dass ein Antrag vielleicht nicht zugelassen wird. Ja, und letztendlich auch der entscheidende Punkt, wir sollten uns eben nicht darauf verlassen, dass ein Eilantrag oder eine Aktuelle Stunde angenommen wird. Je mehr ich über den Sachverhalt nachdenke, mir war das letzte Woche Dienstag nicht so klar bewusst, nicht so stark bewusst. Ich glaube, dass wir hier falsch gehandelt haben. Wir hätten letzte Woche Dienstag bis spätestens 14 Uhr einen regulären Antrag einreichen müssen, weil sich tatsächlich faktisch, also auch aus unserer Situation und unserer Lage, in der Zwischenzeit gar nichts Neues ergeben hat. Für uns, also die ganz klar sagen, wir wollen ja die Bestandsdatenauskunft nicht, ist völlig uninteressant, dass am 3. Mai, ich sag mal, die Anhörung, die Entscheidung im Bundesrat ansteht oder ob die jetzt am 7. Juni ansteht, ist eigentlich, ja sorry, genau, ist eigentlich irrelevant dabei. Und die Anhörung, wir waren vermutlich nicht überrascht, dass die Anhörung, ich sag mal, eher zu unseren Gunsten im Großen und Ganzen ausgefallen ist. Ja, so viel erstmal dazu und vielleicht habt ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen dazu. Okay, also erstmal danke, dass du den Punkt hier draufgesetzt hast und angesprochen hast. Danke auch für die Information, wie das abgelaufen ist im Präsidium. Wenn dir da noch Argumente gefehlt haben, ich meine, du hast ja begründet für den Antrag gesprochen. Also wenn dir da jetzt noch weitere Argumente gefehlt hätten, wäre das sehr schade, aber glaube ich in dem Fall nicht. Die Argumentation, die du gerade dargelegt hast, so kann man das natürlich machen, dass die Sitzung grundsätzlich bekannt gewesen ist. Im Eilantrag ist allerdings die Argumentation eine andere, ganz wichtig und begründet war die Eile mit dem, was halt am letzten Donnerstag passiert ist. Und am letzten Donnerstag ging es um das Ergebnis der Anhörung, nicht, dass eine Anhörung stattgefunden hat. Jetzt kann man sich natürlich auch wieder auf den Standpunkt stellen, dass diese Anhörung ja noch nicht dokumentiert ist. Es gibt ja das Protokoll noch nicht. Das heißt also, für andere könnte man sich auf den Standpunkt stellen, hat es so noch nicht stattgefunden, obwohl es ja schon für die Anwesenden stattgefunden hat und das Ergebnis ganz klar war, dass alle vorhandenen, alle vor Ort vorhandenen Sachverständigen, alle drei, unserem Antrag in großen Teilen entsprochen haben, unsere Kritikpunkte geteilt haben. Zweiter Punkt, wo die Eilbedürftigkeit begründet wurde, war halt ebenfalls wieder die Sitzung des Innenausschusses vom Donnerstag, wo halt der Innenausschuss gesagt hat, wir schieben das ohne Änderung durch. So, diese beiden Punkte waren entscheidend. Die waren die entscheidende Begründung für den Eilantrag. Das war auch das Entscheidende, warum es eigentlich hätte durchgehen müssen. Diese Begründung, man kann es formal auch so ablehnen, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Es gibt die beiden Wege. Ich glaube, die Entscheidungen, die sind endgültig. Das wäre jetzt eine Frage, die ich gleich noch an dich hätte, ob es halt schon mal so Kritik oder ob man so eine Entscheidung, die im Präsidium getroffen wird, irgendwie eine Anmerkung dazu machen kann, sagen wir es mal so. Das wäre nett, wenn du da gleich was zu sagen könntest. Zu der Variante, auf jeden Fall letzten Dienstag noch einen Antrag einzureichen oder wir hätten einen einreichen sollen. Da bin ich immer noch der Meinung, dass das nicht richtig gewesen wäre, weil wir einen Antrag gehabt haben im parlamentarischen Prozess und zu diesem Antrag eine sehr wichtige und absehbar wichtige Anhörung gehabt haben, zwei Tage später. Ich kann nicht zum gleichen Thema, nach meiner Auffassung, nochmal einen Antrag einreichen. Dann werde ich spätestens, wenn die Sitzung kommt, wo der alte Antrag behandelt wird, nämlich dieser Donnerstag, wo die Anhörung ist, die Frage bekommen, was machen wir? Wir haben hier zwei Anträge, gleiches Thema. Was passiert jetzt? So ist es halt im Kultur- und Medienausschuss passiert. Es gibt zwei Anträge zum Thema Leistungsschutzrecht. Letzten Donnerstag ist zurückgezogen worden. Die Anhörung wird nicht stattfinden. Das wäre etwas, was für uns absolut unvorstellbar gewesen wäre. Die Anhörung war sehr wichtig. Wenn die dokumentiert ist, in dem Protokoll wird diese Anhörung sehr wichtig sein für das weitere Verfahren, was es gegen die Bestandsdatenauskunft geben wird. Falls der Bundesrat das nicht annehmen wird, wird es ganz sicher eine Verfassungsbeschwerde geben. Da wird diese Anhörung und das Protokoll dazu eine entscheidende Rolle spielen. Und insofern, wie gesagt, wäre es halt vom Prozess ja völlig falsch gewesen, einen gleichen Antrag mit gleichem Thema nochmal einzubringen. Ich habe gleich noch eine, würde ich noch was sagen zu der Entscheidung des Präsidiums, würde aber erstmal hören, ob jemand anders da noch was sagen möchte. Der Michel. Ich würde gerne eine kleine Begriffsklärung herbeiführen. Ich sehe so ein bisschen das Problem auch in eurer Diskussion gestern auf der Mailingliste. Wir sollten vielleicht unterscheiden zwischen Eilantrag und Dringlichkeitsantrag. Das mag dringend geworden sein in unseren Augen, das Thema, aber es war keine Eile geboten, weil es nichts war, was sich kurzfristig, also es haben sich keine neuen Sachverhalte ergeben. Gut, das ist jetzt deine Ansicht. Die Sachverhalte waren für uns ja schon vorher klar und daher ist das Thema höchstens dringender geworden, aber nicht eiliger. Vielleicht sollte man da die entsprechende Unterscheidung beim nächsten Mal treffen und aufgrund dieser Unterscheidung dann entweder einen Antrag stellen oder eben auf den Eilantrag warten. Der Kai. Ich habe zunächst mal die Frage an Daniel. Dieser Antrag ist jetzt abgelehnt worden. Mein Antrag ist angenommen worden im letzten Plenum und ich wüsste ganz gerne auch, wie das verargumentiert wurde. Also um mal den Unterschied in diesem Sachverhalt irgendwie zu erfassen, weil den habe ich bisher nicht verstanden. Ja, ich versuche mal darauf zu antworten. Ich habe mir tatsächlich deinen Antrag nicht mehr durchgelesen. Ich habe aber im Kopf, dass da irgendetwas in der Zwischenzeit stattgefunden hatte, was so auch, glaube ich, nicht absehbar war, beziehungsweise irgendwie eben am Dienstag, am normalen Antragsdienstag, als Sachbestand bekannt war. Und die Argumentation auf unseren jetzigen Eilantrag, also um nochmal ganz klar zu sagen, ich persönlich sehe die Eilbedürftigkeit. Also das, was ich sage, ist, ich versuche die Meinungsfindung der anderen zu erläutern, beziehungsweise euch zu erklären, weil ich es ja in Teilen zumindest kenne. Bei diesem Antrag sind halt eben zwei Dinge angesprochen worden. Also okay, die Sitzung des Innenausschusses beziehungsweise der Bundesrat-Termin dann am 3.5. und zum 2. die Anhörung. Beides war im Endeffekt im Vorfeld klar. Gerade auch was die Bundesratssache angeht, das Verfahren ist da im Endeffekt eindeutig geregelt und klar. Also es war im Endeffekt auch klar, entweder kommt das Ding am 3. Mai auf die Tagesordnung oder am 7. Juni. Beide Termine hätten nicht ausgereicht, um unseren ursprünglich im November eingereichten Antrag parlamentarisch jetzt noch hier zum Abschluss zu bringen. Nein. Die nächste Sitzung des federführenden Hauptausschusses ist am 2. Mai. Da findet nach meiner Recherche eine Anhörung statt. Und insofern dürfte da der Antrag also nicht behandelt werden. Es sei denn, ihr habt nur einen Termin. Okay, dann könnte der da theoretisch behandelt werden. Allerdings hätte der federführende Hauptausschuss zu dem Zeitpunkt keine Voten der mitberatenden Ausschüsse. Der müsste also entgegen parlamentarischem Usus ohne das vorliegende Votum der anderen Ausschüsse abschließend beraten. Das ist, aber das ist jetzt Vermutung, also eher unwahrscheinlich. Also insofern hat sich zu diesem Punkt nichts wirklich Neues ergeben. Und zu dem anderen Punkt, die Anhörung, ich habe das gestern versucht schon mal klarzumachen, Frank hatte das ja auch gerade ganz kurz erwähnt. Ja, die Anhörung war hier, ich war nicht dabei. Also es mögen jetzt alle Sachverständigen gesagt haben, das ist alles doof. Ich vergleiche das mal mit der Fußballanhörung, die vor einiger Zeit war. Ich glaube, da ist auch jeder rausgegangen hat gesagt, hey, die haben den FDP-Antrag zerschmettert. Die FDP mag das aber anders sehen, weil vielleicht Teilbereiche dann doch irgendwo gesagt wurden oder relativiert wurden, die möglicherweise deren Auffassung dann stärken oder zumindest nicht abgeschwächt haben. Also das ist ja in der Tat schon, und das müssen wir schon zugestehen, dann eben tatsächlich Sache der Fraktionen, auch eine Anhörung auszuwerten. Also ein wirklich objektiv faktischer neuer Tatsachenstand hat sich aus der Sicht eben der anderen Präsidiumsmitglieder durch die Anhörung halt tatsächlich nicht ergeben. Also das vielleicht zur versuchten Erläuterung, wo der Unterschied zu dem angenommenen Antrag vom Kai zuletzt war. Die Ulrike hat sich gemeldet, Frank hat sich gemeldet. Ist egal. Also aus juristischer Sicht finde ich, dass das Eilbedürfnis gegeben ist und um zu der Taktik der Entscheidung, weil ich in diesem kommunalpolitischen Geschäft ja doch schon ein paar Jahre drin bin, es ist eine politische Ablehnung gewesen. Also ich habe diesen Antrag zu den Bestandsdaten gemacht, der total okay ist und der an dem überhaupt nicht zu rütteln ist und man macht dann, wenn man meint, es entsteht ein besonderes Eilbedürfnis, halt einen Eilantrag. Und dieses Eilbedürfnis hat sich ergeben aus der Sachverständigenanhörung, denn da waren drei Sachverständige und die haben gesagt, dieses Gesetz ist nicht haltbar. Es gibt eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, die setzt Grenzen. Und alles, was dieses Gesetz macht, verstößt dagegen. Und da fragt man sich als Bürger eigentlich, wenn der Gesetzgeber irgendwann mal gefordert ist, zu sagen, hier ist Eilbedürfnis, da noch wohl, wenn da Juristen kommen und sagen, das Gesetz kann sie knicken. Dann müsste das Parlament sagen, um Gottes Willen, ja klar, wir knicken es, wir enthalten uns. Und dazu diente der Antrag. Und es ist eine politische Ablehnung. Und eigentlich wäre von den Piraten zu erwarten, so kenne ich es jedenfalls von meinen Mandanten, dass sie sagen, okay, danke, wir verstehen dieses Politikum, was da entstanden ist und rücken jetzt zusammen und gehen geschlossen an die Presse und sagen, wir wurden mit dem Antrag nicht zugelassen, weil man uns politisch die Stimme wegnimmt. Das ist erstmal so dazu. Und zum Eilbedürfnis ist es auch entstanden, aus dem Punkt, dass eben der Bundesrat es entschließt und dieses Gesetz in Recht gegossen wird und man es jetzt nur noch mittelbar angreifen kann, nämlich über eine Klage vom Verfassungsgericht. Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz rekapitulieren, weil, also ganz kurz, also Dringlichkeitsantrag, Eilantrag, wir haben nur einen Eilantrag in der Geschäftsordnung, Dringlichkeitsantrag gibt es nicht. Die Begründung, die Eilbedürftigkeit habe ich jetzt schon mal dargelegt. Man kann halt sagen, es ist nicht dokumentiert bisher. Es haben keine Fraktionen darüber gesprochen. Wir haben kein Protokoll, was wir verlinken können. Insofern hat das nicht stattgefunden. Das kann man so sehen. Wir wollten das gehörte Wort nehmen. Ich möchte mich nicht wiederholen, nur noch was zum Timing sagen, weil du gerade sagtest, der nächste Termin vom Bundesrat wäre nicht erreichbar gewesen, das ist nicht richtig. Der 7. Juni ist der letztmögliche Termin, wäre der letztmögliche Termin gewesen, um dieses Gesetz zu verabschieden, was ja laut Bundesverfassungsgericht bis zum 30.06. geregelt sein muss. Wir haben unseren Antrag im November eingebracht. In den anderen Bundesländern war das ebenso, also in den, ich sage mal, Anführungsstrichen Piratenbundesländern. In den anderen ist es überall relativ schnell abgefrühstückt worden. Ich habe das hier extra in die Länge gezogen, um diesen letzten Termin auch erreichen zu können, je nachdem, wie die Vorgänge halt laufen. Es war im November nicht absehbar, dass es am 30.06. am 3.05. hier im Bundesrat zur Abstimmung steht. Wir haben die Anhörung im Dezember beantragt, im Januar die Sachverständigen eingeladen. Die Anhörung hat am 18. April stattgefunden. Die Auswertung des Protokolls hätte am 6.6. stattgefunden, weil 2.5. wäre für den Hauptausschuss nicht erreichbar gewesen, terminmäßig. Am 6.6. hätte die Auswertung im Hauptausschuss stattgefunden, parallel dazu im Innenausschuss, die da an dem Tag parallel tagen. Dann wäre an dem Tag die Abstimmung im Hauptausschuss auch erfolgt, weil das ist ein Antrag, der im Ausschuss erledigt wird. Und das wäre genau einen Tag vor der letztmöglichen Bundesratssitzung gewesen. Und das war der Plan. Die Eilbedürftigkeit hat sich, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, ergeben durch den vorgezogenen Termin, passte aber sehr gut zu unserer Anhörung. Mir war völlig klar, wie sie ausgehen wird von unseren Sachverständigen, dass sie so eindeutig auch von den anderen Sachverständigen ausgeht, war mir nicht klar. Das war sehr schön, eigentlich von der Sache her. Wie gesagt, wird eine Rolle spielen im Verfassungsgerichtsverfahren. Jetzt möchte ich da nicht weiter drin rumrühren. Es gibt noch, ich habe eben gesagt, eine Vermutung, vielleicht zur Entscheidungsfindung beigetragen hat, vielleicht im Hintergrund, natürlich kein ordentlicher Grund ist. Wir haben morgen Abend eine Veranstaltung auswärts, nicht wir, sondern die gibt es halt. Es gab eine Einigung, dass die Sitzung morgen Abend im Plenum nicht bis in die späte Nacht dauert. Wir haben gleichzeitig in der ursprünglichen Planung für morgen Eilantrag und Fragestunde auf eine Stunde im Zeitplan gehabt. Eilantrag ist jetzt rausgefallen. Wir haben für die Fragestunde eingereicht 6 Fragen, die sicherlich auch ausgereizt werden mit Nachfragen. Ich glaube, wir werden viel Zeit darauf verwenden morgen. Also nicht wir, sondern, Entschuldigung, andere Fraktionen. Und ich denke mal, das kann mit ein Grund gewesen sein, die Zeitplanung nicht ganz so aus dem Ruder laufen zu lassen, damit wir morgen zeitig fertig werden. Ihr wisst, was morgen Abend als Endtermin da ansteht. Manchmal sind es vielleicht auch kleine Sachen. Ich will die Begründung, die gebracht wurde für die Ablehnung des Antrags, ist aber nachvollziehbar. So kann man das sehen. Wir haben es anders gesehen. Wir werden damit leben. Ich finde, wir haben ein super Wahlkampfthema bekommen dadurch. Und das werden wir nutzen. Da bin ich mir sicher. Und es wird uns etwas bringen, glaube ich. Danke. Herr Michel. Ich versuche mal das mit dem Konstruktiv. Ich würde gerne wissen, was können wir daraus lernen aus dieser Situation, die jetzt entstanden ist. Für mich sehe ich daraus, ziehe ich vor allen Dingen die Lehre, wenn ich einen Antrag habe, dass ich den nicht schiebe bis Ultimo. Das haben wir ja ein paar Mal gemacht mit Schieben ohne Votum und ähnliche Geschichten. Und ach komm, wir nehmen das mal von der Tagesordnung und reden gar nicht erst drüber, sondern dass ich zumindest den Antrag in eine Situation führe, wo ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich ziehe jetzt die Karte. Wenn ich ihn zweimal von der Tagesordnung nehme, vor dem letzten Schritt ist das vielleicht noch okay, aber die Anhörung so lange zu schieben, war halt, ich sag mal, vielleicht unglücklich. Das sollten wir beim nächsten Mal anders machen. Dann haben wir, gut, du schüttelst den Kopf, wir lassen. Ja, ich hatte mich auch gemeldet. Ich möchte anschließen an das, was Michelle sagt. Also ich bezweifle, dass wir zum 6.6. eine Entscheidung im Hauptausschuss hätten herbeiführen können. Der Hauptausschuss hätte dann ohne die Voten der Mitanhörenden Anschlüsse abstimmen müssen. Hilmar schüttelt mit dem Kopf. Ja, das können die selbstverständlich tun, aber die müssen das nicht tun. Also mir sind da viele Fragezeichen dahinter. Aber deswegen einfach nur, ja, das, was Michel sagt, lass uns das bitte in Zukunft nicht tun. Das wäre eine Punktlandung gewesen. Das wäre traumhaft gewesen, wenn der Hauptausschuss dann am 6.6. das Ding quasi einen Tag vor der Entscheidung im Bundesrat hier behandeln würde. Das wäre toll. Aber da sind eine Menge Fragezeichen dahinter. Mir wäre viel daran gelegen, wenn du zumindest die Fragezeichen dann an der Stelle sehen würdest und wir uns beim nächsten Mal dann tatsächlich genau überlegen oder noch vielleicht zusätzlich überlegen, ob das richtig war. Ulrike hat gerade erwähnt, das sei eine politische Entscheidung. Ich habe das gestern auf der Mailingliste schon gelesen und ich finde das schwierig, das so zu sagen. Das Präsidium entscheidet nicht nach parteipolitischen Vorgaben. Zumindest ich tue das nicht so. Ich versuche selbstverständlich im Präsidium, wenn wir im Präsidium eine Entscheidung herbeiführen, unsere Interessen als Piraten zu vertreten. Dafür sitzt ein Vertreter der Piraten im Präsidium. Aber wenn es dann um eine Abstimmung oder sonst was geht, und so sehe ich eigentlich auch das Verhalten eben aller anderen Präsidiumsmitglieder, funktioniert das da tatsächlich einigermaßen neutral. Wie gesagt, einigermaßen, dass da immer vielleicht eine politische Farbenlehre in einer Entscheidung mit beispielt, hey, das ich fände es eher überraschend, wenn es anders wäre. Ja, aber das als tatsächlich politische Entscheidung oder sowas der Präsidiumsmitglieder zu bewerten, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich bitte dabei einfach auch zu beachten, es müssten sich dann Fraktionen an der Stelle einig sein, die sich ansonsten auch nicht unbedingt in ihren politischen Entscheidungen einig sind. Also nochmal, Rot-Grün hat dann innerhalb dieses Fünferpräsidiums keine Mehrheit, also kann nicht einfach quasi sagen, wir lassen da irgendetwas nicht durchgehen. Das funktioniert an der Stelle nicht. Nichtsdestotrotz, genau die Thematik habe ich gestern schon aufgenommen. Ich habe gestern die Präsidentin angeschrieben. Ich werde das, du hattest, glaube ich, vorhin auch nachgefragt, oder ich weiß nicht, wer das war, was wir für die Zukunft dann auch daraus machen können. Wir werden das im Präsidium diskutieren. Mir gefällt die Entscheidungsfindung, wie sie momentan läuft, wie gesagt, unabhängig von unserem Antrag, nicht so recht, weil ich nicht auf direktem Wege die Entscheidung meiner Vizepräsidentenkollegen mitbekomme. Ich bekomme ja, ich hatte das vorhin ja geschildert, gesagt, wie die Präsidentin gedenkt zu entscheiden, aber ich kenne eigentlich die Meinungslage, bis ich etwas sage, nicht von meinen Kollegen. Ich fände es vielleicht schön, wenn wir sogar montags dann eine kurze Präsidiumssitzung oder sowas machen könnten und darüber entscheiden wollen. Aber das werden wir dann in der nächsten Präsidiumssitzung diskutieren. Zu dem Eilantrag, Frank, Mittwoch, Zeitfenster, Plenarsitzung Mittwoch. Die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich über das Zeitfenster verständigt. Selbstverständlich ist berücksichtigt worden, dass ein für nordrhein-westfälische Fußballfans bedeutendes Champions-League-Spiel am Abend stattfindet. Und ich finde es richtig und gut, dass das Plenum darauf Rücksicht nimmt, wenn es denn eben zeitlich machbar ist, und dass sie den Zeitplan mit einarbeitet. Genauso übrigens, wie mit eingearbeitet ist, dass die Grünen Parteitag am Wochenende haben und der im Endeffekt schon am Freitag beginnt. Also der Freitag, freitägliche Plenartag, sehr kurz gehalten wurde. Ich finde das gut und richtig, dass sowas mit eingebracht wird. Aber diskutiert wurde in der PGF-Runde auch, dass eben an dem Mittwoch ein Eilantrag mit reinkommen konnte, der übrigens nie in der vorläufigen Tagesordnung mit einem Zeitfenster einkalkuliert ist. Die aktuelle Stunde steht immer mit einem Zeitfenster einkalkuliert. Der Eilantrag oder mögliche Eilantrag steht nie mit einem Zeitfenster einkalkuliert. Hat also nichts mit Champions League zu tun an der Stelle. Also das Zeitfenster wäre da gewesen. Und auch wenn ein Eilantrag behandelt worden wäre, wären wir, glaube ich, am Mittwoch rechtzeitig fertig. Ich denke nicht, dass das irgendwie da in der Entscheidungsfindung eine Rolle spielt. So viel erstmal dazu. Also für euch, ich nehme das auf jeden Fall mit in die Präsidiumssitzung, weil mir der Absprachemechanismus nicht ganz gefällt. Mal gucken, wie wir das irgendwie verändern können. Aber auch nochmal ganz klar, dass das Plädoyer auch die Begründung der anderen Präsidiumsmitglieder sind in dem konkreten Antrag durchaus nachvollziehbar. Frank hat das ja auch gerade dankenswerterweise auch nochmal gesagt. Ich habe gestern irgendwann geschrieben, das haben wir halt an der Stelle ein Stück weit verkackt, ohne jetzt einen konkreten Punkt zu wissen, da haben wir es genau verkackt. Wie gesagt, eine Möglichkeit wäre gewesen, Dienstag einen Antrag einzureichen. Aber wir haben uns eben für einen anderen Weg entschieden, der hätte auch funktionieren können, hat er jetzt nicht. Ja, vielen Dank, Dietmar. Kaum einer verstanden. Es macht nichts, aber der Adressat hat es verstanden. Ich habe nur an der Stelle nur ein Problem insgesamt. Also einerseits wird vorgetragen, das war ein Politikum. Andererseits gibt es dann die entsprechende BAM nicht. Also die Diskrepanz verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Was zur Terminierung, Entschuldigung Frank, es hört sich jetzt für mich so an, als hätten wir uns verzockt bei der Terminierung. Und da wüsste ich gerne, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, die Dinge in die Länge zu ziehen. Ja, wer kann in die Zukunft gucken? Also, ich wollte was zu dem konstruktiv sagen, aber Kai auch, das gehört auch dazu. Wir haben, das ist ja hier ein Bundesthema, und da sind wir von 4 Fraktionen aus angegangen. Und da sind wir unterschiedlich angegangen, unterschiedliche Zeitfenster. Hier war der Plan, dass halt diese letzte Möglichkeit zu nehmen, gerade auch wegen der Anhörung, sind nicht überall woanders Anhörungen gemacht worden. Ich fand das aber hier wichtig, gerade auch mit dem absehbaren Thema Neuregelung des Polizeigesetzes und Verfassungsschutzgesetz, wo jeweils auch schon auf diese Dinge, die jetzt in der Bestandsdatenaus- und Telekommunikationsgesetz geregelt werden, Bezug genommen wird. Deswegen die Anhörung. Wir haben im Januar über den Terminplan der Anhörung gesprochen. Hier, die Anhörung ist, oder Dezember schon, weiß ich jetzt gar nicht, Michel, Dezember oder Januar wurde festgelegt. Man kann die, ich habe eben erläutert, dass es halt auf den 6.6. bzw. 7.6. ausgerichtet war. Im Januar war aber noch nicht absehbar, ich glaube für vielleicht für Strategen im Innenministerium oder so, dass sie das am 3. Mai machen wollten, aber es gab Anhörungen im Innenausschuss des Bundestages, es gab Rat und Bundesrat, alles Mögliche an Sitzungen hat es dazwischen gegeben und das kann man, würde ich sagen, nur bedingt vordenken. Wir können uns hier auf unser Raster kann man planen, wie sich der Antrag auf Bundesebene verhält, können wir hier nicht berücksichtigen. Insofern ist, wenn jetzt hier von strategischer Planung redet, für etwas, wo wir einen Einspruch erreichen wollen im Bundestag, können wir uns nur nach unserem Zeitplan hier richten. Wir haben keine Möglichkeit, den eigentlichen Antrag auf Bundesebene irgendwie besonders zu berücksichtigen unserer Planung. Also nochmal, es war auf den 6.6., 7.6. ausgerichtet. Und Daniel, ich muss dir widersprechen, die Möglichkeit, die Anhörung vom 18. April am 6.6. im Hauptausschuss zu besprechen und auch den mitberatenden Innenausschuss, der auch am 6.6. tagt, das alles an einem Tag abzufrühstücken, ist bei Planung der Sitzungen möglich und das war auch genauso beabsichtigt. Genau das wird nämlich jetzt mit dem Verfassungsschutzgesetz gemacht, wo es auch eine Anhörung gibt am 2. Mai, Hauptausschuss und Innenausschuss zusammen. Die Auswertung und Abstimmung findet das Mitberaten und das federführenden Ausschuss finden dann an einem Tag statt. In der Tagesordnung zeitlich so gelegt, dass das eine vor und das andere danach ist. Das ist parlamentarische Praxis. So war es hier vorgesehen für das Thema Bestandsdatenauskunft. Eine andere Planung war gar nicht möglich. Der Hauptausschuss tagt nur einmal im Monat. Es war nicht möglich zu erreichen, dass extra für unseren Antrag irgendwie ein Sondertermin angesetzt wurde. Das war im Januar nicht, wäre einfach nicht möglich gewesen, weil der 18. sich ja angeboten hat. Also da können wir uns gerne nochmal im Detail, also wer da Fragen hat, dem kann ich das nochmal erläutern. Ich glaube, im Nachhinein kann man natürlich sagen, hätte man, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Schleswig-Holstein zum Beispiel hat auch nochmal versucht, mit einem zusätzlichen Antrag jetzt in den Plenartag zu kommen. Der ist ja auch morgen, bei deren eigentlicher Bestandsdatenantrag ist schon im Januar abgefrühstückt gewesen. Das hat nicht geklappt. Die sind morgen auch nicht drin. Ist halt so, dass wir mit diesem Thema in der Öffentlichkeit und auch in den Landesparlamenten immer noch große Schwierigkeiten haben. Ich bin überzeugt, dass wir halt den Wahlkampf nutzen werden, das bekannter zu machen, uns wieder zur Netzpartei machen. Und wie gesagt, leider ist es so, dass auch dieses Thema erst wieder vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden wird. Schade, aber vielleicht ändert sich das irgendwann, wenn wir im September ein paar Punkte kriegen. Und für mich, glaube ich, war es das hier zumindest, was diesen Punkt angeht. Ja, wollen wir es hoffen, dass das so passiert, wie Frank das gerade geschildert hat. Ich habe den Nico gerade noch übersehen gehabt. Ich weiß nicht, Nico zieht zurück. Dann sind wir auch am Ende zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht auf diese zeitliche Grenze so geachtet habe. Bei der Gelegenheit, ich möchte das fürs Protokoll gerne auch nochmal festgehalten wissen. Wir hatten seinerzeit in der Fraktionsklausurtagung in Bad Honnef darüber gesprochen, dass auch eine technische Lösung implementiert wird, die die Redezeiten anzeigt. Ich finde das als Versammlungsleiter etwas schwierig und Toso hatte das an sich auch schon mal angemerkt. Da müssen wir vielleicht mit der IT dann nochmal reden, dass da irgendwie so ein Ticker oder sowas mit angezeigt wird. Das ist ja jetzt nicht so sehr kompliziert. Okay. Dann kommen wir zu. Hattest du nicht vorhin schon? Doch, genau. Ach, ich bin im falschen Protokoll, sorry. So, jetzt bin ich richtig. Dann kommen wir zu Top 2 Umlaufbeschlüsse. vielleicht bei Nadine mal gesagt, Joachim, bitte entschuldige. Joachim hat es gerade schon erwähnt. Wir hatten nur noch auf den Schluss, wolltest du noch was dazu sagen, bitte? Ich begreife das mal als Ehre, dass man nochmal verwechselt wird, von daher. Ja, wie gesagt, wir hatten einen Umlaufbeschluss zu der Veranstaltung mit dem Sachverständigen Wolfgang Lieb, der zu der Anhörung am 7. Mai im Hochschulausschuss eingeladen ist, zum Thema unternehmerische Hochschule oder das Scheitern der unternehmerischen Hochschule, haben wir uns überlegt, Herrn Lieb in die Fraktion einzuladen. Wir haben das vor einiger Zeit im AK3 schon vorher besprochen. Ich muss mich noch entschuldigen. Letzte Woche hat es nicht geklappt. Ich wollte das eigentlich in der Fraktion mit euch diskutiert haben. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Und dann habe ich dieses fantastische Umlaufbeschlusstool Redmine erstmal in eigener Sache genutzt und bin also relativ begeistert davon. Bin froh, dass die Abstimmung positiv ausgegangen ist, sodass wir am 7. Mai die Anhörung sowieso, aber die Veranstaltung mit Herrn Lieb ab 19 Uhr hier im Fraktionssaal durchführen können. Danke. Ja, sensationell. Gab es sonst noch was unter Umlaufverschlüsse? Ich kann mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Nö, dann sind wir auch mit dem Tagesordnungspunkt fertig. Wir kommen zu Top 3. Das ist die Vorbereitung der Plenarsitzung. Und da würde ich sagen, hat die Moni jetzt das Wort. Oder Simone halt. Die Simone bitte, nicht die Moni. Gut, Simoni, genau. Dann gehen wir mal zum Plenarpad. Das ist die 750, ist ja auch verlinkt im Protokoll. Es wäre jetzt toll, wenn Robert und Dietmar da wären, weil damit geht es eigentlich jetzt direkt los. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie das auch so meinen, wie sie es da reingeschrieben haben. Also zur aktuellen Stunde, Fall Hoeneß bestätigt Ablehnung, Steuerabkommen war und bleibt richtiger Weg für Durchsetzung von Steuerehrlichkeit. Erster Slot Robert, zweiter Slot Dietmar. Dann kommt der nächste Punkt, zweitens, Reformblockade beim Abbau der kalten Progression im Bundesrat beenden, steuerliche Mehrbelastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verhindern, mit direkter Abstimmung an Antrag der FDP. Da fehlt uns bis jetzt sowohl der Redner als auch die Abstimmungsempfehlung. Möchte da jemand was zu sagen? Okay, dann überspringt. Ja, ich wollte nur auf die Anmerkung hinweisen, die da steht. Die ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wir haben am Mittwoch relativ viele, Themen, die Finanzen und Steuern betreffen. Dazu gehört auch dieser hier. Da wäre wirklich die Frage, ob das vielleicht von anderer Stelle übernommen werden könnte. Dann nicht der Fall, dann lassen wir den Punkt erstmal offen, bis die beiden Herrschaften wieder hier sind. Dann kommen wir zu Punkt Tagesordnungspunkt 3, Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. Die zweite Lesung, unser Redner Toso, Abstimmungsempfehlung fehlt da noch. Müssen wir, also der Toso ist ja ab 14 Uhr wieder zu erreichen. Ich muss sowieso nochmal mit ihm telefonieren wegen Opel. Da würde ich ihn bitten, dass er da noch die Abstimmungsempfehlung einträgt. Ah. Es sei denn, jemand weiß da schon was zu. Ah, okay. Olaf? Anders gesagt, ich gucke mal eben nach, damit ich jetzt nichts Falsches sage, aber ich meine, es ist Ablehnung bei der Sache. Ich gucke mal eben durch. Dann kommen wir vorübergehend dann zum Tagesordnungspunkt 4, Verschlechterung der Prozesssituation für Rechtssuchende durch die Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts verhindern. Unser Antrag, Dietmar redet dazu, Abstimmungsempfehlung, achso, Zustimmung zur Ausschussüberweisung, ist klar. Gut, das heißt, wir springen kurz zurück zu Punkt 2, die Reformblockade. Wie sieht das aus, Robert, Dietmar? Wer wird dazu sprechen? Welche Abstimmungsempfehlung gibt es da? Tagesordnungspunkt 2 des ersten Plenartages. Reformblockade. Robert? Ja, ich sagte nochmal, Plausibilität und Progression ist in der Tat in gewisser Weise eine Benachteiligung für die Steuerzahler, denn dadurch, dass sie jetzt vielleicht Gehaltssteigerungen haben und Inflationsausgleich erhalten, rücken sie in eine höhere Steuerklasse und dann greift eben die Progression und sie müssen wieder mehr Steuern zahlen. Insofern ist das schon eine Benachteiligung. Insofern kann man dem Sachverhalt dort durchaus zustimmen, dass das dass die kalte Progression dort angepasst werden muss. Verstehe ich das richtig, dass Frank? Also mehr Steuervergünstigung für den Mittelstand, oder? Die kalte Progression ist sowas wie eine Steuererhöhung, wenn du willst. Ja? Eine nicht beschlossene, die kommt einfach zustande, weil wenn jetzt ein Angestellter genau, und das ist, deswegen ist es ja keine Steuervergünstigung, sondern es geht einfach darum, dass der Inflationsausgleich in der Tasche der Menschen bleibt und nicht über den Umweg halt wieder in den Staat fließt, weil die dadurch halt in der Kaufkraft real schwächer gestellt werden. Ja, es geht bei der kalten Progression allerdings noch weiter. Die kalte Progression berührt insbesondere steuerlich zu berücksichtigende Einnahmen, die grundsätzlich steuerfrei sind. Das ist nämlich zum Beispiel das Insolvenzgeld. Das ist zum Beispiel zu einem Teil das Kurzarbeitergeld. Das erhöht also den gesamten Jahreseinnahme und führt dazu, dass der zu besteuernde Teil des Einkommens, höher besteuert wird. Und das soll abgebaut werden. Das ist das Problem, was viele Kurzarbeiter und viele Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von insolvent gegangenen Unternehmen haben. Sie zahlen am Ende von dem, was sie zu versteuern haben, beziehungsweise von dem, was ihnen zur Existenzsicherung zukommt, zahlen sie einen höheren Steueranteil auf den Betrag aus den Zeiten erzielt haben, als eben sie normal in Arbeit und Brot standen. Und das soll abgebaut werden und hier gibt es eben eine, wie es hier steht, auch Reformblockade. Das wollen einige nicht. Okay, danke Dietmar. Ich denke, wir sollten jetzt inhaltlich nicht bei jedem Punkt zu sehr in die Tiefe gehen, sondern vielleicht in der kurzen Begründung. Also das verstehe ich jetzt richtig. Zustimmung. Okay, und wer von euch redet? Dass das bitte dann eingetragen wird. Ja, wer redet? Also ich würde diese Entscheidung nochmal überdenken. Ich kann jetzt hier nicht mich auf die Schnelle mit dem Antrag beschäftigen. Entschuldigung, wenn ich einfach hier rein. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jetzt hier was richtig ist. Du hast gerade argumentiert, dass steuerfreie Zulagen das zum versteuernde Einkommen erhöhen oder sowas. Ja, Insolvenzgeld wird nicht besteuert und Kurzarbeitergeld wird auch nicht besteuert. Aber es erhöht erhöht das Jahreseinkommen. Beispiel, du hast ein normales Jahreseinkommen von 20.000 Euro und bekommst, weil das Unternehmen pleite geht, mal 5.000 oder 6.000 Euro steuerfrei Insolvenzgeld dazu. Dann musst du anhand von 25.000 Euro die 20.000 Euro versteuern und nicht die 20.000 in der Progressionstabelle. Das ist der Punkt. Es gibt das sehe ich aber hier in diesem Antrag nicht, dass es darum geht. Also sorry, ich kann mich jetzt nicht innerhalb in 60 Sekunden. Frank, dann können wir das gerne anschließend nochmal diskutieren. Okay. Okay, Dietmar ist jetzt eingetragen und ihr diskutiert das im Anschluss nochmal. Ich würde euch bitten, wenn es dazu einer grundsätzlich anderen Entscheidung kommt, dass ihr die anderen nochmal per Mail informiert. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 5, Schulsozialarbeit weiterführen, Befristung der Finanzierung aufheben, Antrag von SPD und den Grünen. Redner Olaf, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung? Ja. Kann ich eben kurz begründen. Also es geht darum, dass Ende 2013 eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund ausläuft, die derzeit die Schulsozialarbeit finanziert oder worüber derzeit die Schulsozialarbeit finanziert wird. Und der Antrag ist einfach nur der, dass sich die Landesregierung doch bitte dafür einsetzt, dass das Geld auch nach 2013 noch weiter fließt. Okay. Danke, Olaf. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen. 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Dazu spricht Joachim und hat als Abstimmungsempfehlung Zustimmung zur Ausschussüberweisung gegeben. Gut, dann kommen wir zu Punkt 7. Auftrag der vermögensschonenden WestLB-Abwicklung umfasst Steuerzahler und private Kapitalgeber, Westfonds-Aktivitäten für alle Beteiligten werterhaltend an neues Fondsmanagement abgeben. Dazu redet Dietmar und Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Gut, dann kommen wir zu Punkt 8. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen zur WestLB. Dazu spricht Dietmar. Wir haben eine direkte Abstimmung. Die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung. Ein Satz dazu vielleicht, Dietmar? Ja, ein Satz wäre wahrscheinlich, ein Satz wäre zu wenig, aber ich beschränke mich darauf. Es ist gut, dass wir entschieden haben, mit auf den Antrag zu gehen und diesen Antrag gemeinsam zu stellen. Gleichwohl er bleibt in mindestens zwei Punkten deutlich hinter unserem ursprünglichen alleinigen Antrag zurück. Das werden wir versuchen, innerhalb des Ausschusses dann zu klären. Und selbstverständlich wird es parallel dazu in meiner Rede einige Anmerkungen geben, die nicht allzu scharf sind, dass die anderen nicht in Grund und Boden geschossen werden. Denn wir wollen ja auch im Ausschuss noch konstruktiv arbeiten, um hier die größtmögliche Aufklärung herbeizuführen. Und das werden wir dann gegebenenfalls über Beweisanträge einbringen. Gut, danke schön. Dann kommen wir zu Simon, ich grätsch mal dazwischen, der Nico. Ja, kurze Frage. Ich hatte mitbekommen, dass geplant war, noch einen eigenen Antrag, Änderungsantrag, Ergänzungsantrag, Entschließungsantrag zu stellen, um auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass uns die Gegenstände der Untersuchung nicht weit genug gegangen sind und wir ja eigentlich eine umfassendere Aufklärung wollen, wo sich die anderen dagegen gesträubt haben. Ist das noch, kommt das noch oder wie ist der Stand? Also da war die Fraktion ja, das haben wir ja diskutiert hier mit den Entschließungsanträgen, auch in der Vorstandsrunde ist das diskutiert worden und es wurde eigentlich nicht begrüßt. Sagen wir es mal so, es wurde nicht besonders befürwortet, dass wir jetzt noch neben einem Antrag, den wir gemeinsam mit allen stellen, noch darüber hinaus einen Mimimi-Antrag stellen, nach dem Motto, das sind zwar die beiden Punkte, um die es letztendlich geht, mit drin, aber wir hätten sie gerne weiter. Also ich habe das bisher so verstanden. Ja, Nico möchte nochmal und ich auch. Von wem wurde das jetzt nicht begrüßt? Von unserem Vorstand, von den anderen Parteien? Und was heißt Mimimi und WTF? Ja, ich bin dran, aber Nico hat alles gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe das so verstanden, dass ein Entschließungsantrag, der von dem gemeinsamen Antrag abweicht, nicht gestellt werden soll. So einfach. Dann möchte ich doch konkret nachfragen, wo das genau beschlossen bzw. beraten wurde. Nein, beschlossen wurde das nicht. Es wurde aber auch nicht beschlossen, dass einer gestellt wird. Wir haben hier in der letzten Fraktionssitzung beschlossen, dass wir den gemeinsamen Antrag, so wie ich ihn rumgereicht habe, mitgestellt wird. Das ist der Punkt. Es wurde nicht darüber abgestimmt, ob wir einen darüber hinausgehen oder davon abweichenden Entschließungsantrag stellen. Darüber wurde nicht abgestimmt. Ja, aber wir hatten noch... Oder ich sag mal, Verlauf auch auf der Mailingliste war eigentlich irgendwann mit einem Ergebnis und ich glaube, ich zitiere da Monis Mail an der Stelle, wo sie dann irgendwann gesagt hat, hey, okay, dann gehen wir halt auf den Antrag mit drauf und stellen zusätzlich einen eigenen ergänzenden Antrag dazu, was ja relativ unproblematisch ist und auch schon ganz oft, auch in einem speziellen von uns, hier schon mehrfach gemacht wurde im Plenum. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt genauso verfahren, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir jetzt irgendwann beraten haben, das anderweitig zu machen. Also, das ist jetzt dann in der Tat eine Auslegungsfrage, wie man das Ergebnis unserer Sitzung hier sieht. Wenn wir positiv beschließen, dass wir einen Antrag gemeinsam stellen, so wie er dort steht, und nicht darüber ausdrücklich beraten und abstimmen, ob wir einen Entschließungsantrag machen, dann bleibt das zunächst mal dabei, ist so wie es ist. Aber überhaupt keine Frage, was vielleicht mal auf einer Mailingliste geäußert wurde, ist sicherlich ein Vorschlag, dann ist der nicht ausreichend diskutiert worden, dann sollten wir den jetzt und hier diskutieren, das ist überhaupt kein Problem, sage ich ganz klar, so wie es ist. Es ist kein Problem, einen Entschließungsantrag bezüglich der in Rede stehenden zwei Punkte. Es geht hier um den Antrag oder den Untersuchungsgegenstand Zinsswap-Geschäfte zwischen der WestLB und den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen und auf der anderen Seite der Antrag zur Prüfung der etwaiger Zinsmanipulation im Bereich Euribor und Libor, also der Richtzinsgeschichten. Den kann man machen. Ja, dann lass uns darüber abstimmen. Ich habe den jetzt nicht vorliegen, müsste ihn noch kurz abwandeln bzw. in eine Form bringen. Rein von der Argumentation her steht das Ding. Also es wäre kein Thema, das bis morgen auf die Tagesordnung zu bringen. Mhm. Als quasi dann Entschließungsantrag zur Tischvorlage. Dann würden wir gucken, dass wir das heute rumschicken, dass wir alle zur Kenntnis haben und könnte morgen gemacht werden. Dann möge die Fraktion darüber abstimmen, ob wir das machen sollen, und dann machen wir das. Fertig. Okay? Ja, okay, Robert und Frank hatten sich noch gemeldet. Ja, ich kann es kurz fassen. Ich habe mich letzte Woche nicht umsonst enthalten bei der Abstimmung. Ich bin der Meinung, dass wir für vollumfängliche Aufklärung eintreten sollen und wenigstens jetzt diesen Entschließungsantrag dann noch stellen. Das steht für mich völlig außer Frage. Es gibt gute Gründe für die anderen Fraktionen, diese Themen nicht zu behandeln. Und da soll halt dann gegebenenfalls die Presse nachfragen, warum sie die nicht behandelt haben wollen. Wir sollten hier ganz klar aufzeigen, wofür wir stehen und zumindest einen Entschließungsantrag stellen. Und deswegen befürworte ich das. Frank hat sich noch gemeldet. Olaf, oder war das? Nein, okay. Warst du letzte Woche? Ich dachte, du wärst nicht da. Okay, gut. Okay. Ja, ich hatte so verstanden, dass wir dass unser Ziel ist halt im Untersuchungsausschuss zusammen nicht zusammenzuarbeiten und alles einheitlich zu machen, sondern dass wir mit einem gemeinsamen Antrag im Untersuchungsausschuss zu einer Position kommen, indem wir da kritisch nicht nur nachfragen, sondern Finger in alle möglichen Wunden legen können und da richtig bissig sein können. Dietmar hat anfangs gesagt, dass er in seiner Rede da diverses noch zum Ausdruck bringen möchte bei dem gemeinsamen Antrag zum Untersuchungsausschuss. Dietmar und Nico, Daniel und Nico. Also wenn man einen gemeinsamen Antrag macht und gleichzeitig dann noch einen Entschließungsantrag, dann wird die Stimmung im Ausschuss bestimmt noch besser, glaube ich. Ne? Ja gut, kann man so sehen, aber warum macht man denn gemeinsamen Antrag? Warum macht man dann nicht direkt Kontra? Ne? Ich habe Olaf, Nico, mich und den Lukas. Sorry, Olaf, ganz kurz, bevor du machst. Also wir haben jetzt auch für diesen Tagesordnungspunkt die 15 Minuten erreicht. Wir müssten formell darüber abstimmen, dass wir den Tagesordnungspunkt weiter behandeln. Ich halte das für unabdinglich, dass wir den weiter behandeln, aber wir müssen darüber abstimmen. Also wir behandeln Tagesordnungspunkt 3, Vorbereitung der Plenarsitzung, weiter. Dann bitte ich einmal um Handzeichen ganz kurz. Das ist so. Okay, dann jetzt Olaf, sorry. Also ich kann deine Argumentation oder auch den Grund kann ich zum Teil nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich einen Entschließungsantrag, also einen Antrag, der die Sache einfach nochmal klar macht, was wir ändern. Also es ist ja nicht nur ein Änderungsantrag oder so, sondern wenn ich fünf Forderungen habe und drei werden von den anderen Fraktionen unterstützt, warum soll ich die drei nicht mit den anderen Fraktionen zusammenstellen und dann trotzdem nochmal auf die zwei in der Abstimmung bestehen, dass die zumindest zur Abstimmung kommen. Zumal ich es gerade bei der Sache eigentlich auch wieder relativ charmant finde, es zu machen, ist zwar natürlich eigentlich auch eine Gemeinheit, aber es passiert natürlich auch hier immer wieder, dass man natürlich anderen, sie müssen sagen, nein, das wollen wir nicht untersuchen. Das heißt, solange wir die Frage nicht im Plenum stellen, werden die anderen nicht gezwungen sein, diese Antwort wirklich in der Öffentlichkeit so zu geben. Somit zwingen wir die anderen oder nötigen wir sie, kann man auch sagen, dazu zumindest in der Öffentlichkeit zu sagen, nee, wollen wir nicht untersuchen und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Also würde ich zumindest an der Stelle so sehen. Okay, ich habe Nico, mich, Daniel, Lukas, Joachim. Ja, danke. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir das auf der Mailingliste diskutiert haben mit ziemlich langen Mails und Argumenten, die dort ausgetauscht wurden. Und wir waren uns einig darin, dass wir deine Argumentation, Dietmar, teilen, dass das der von dir vorgeschlagene Weg der richtige ist, um uns alle Optionen im Untersuchungsausschuss zu eröffnen, Beweisanträge stellen zu können, dass wir einen gemeinsamen Antrag machen. Und die Begründung hat gezogen. Aber das heißt natürlich auf keinen Fall, und darüber waren wir uns, glaube ich, auch einig, dass wir deutlich machen müssen, dass wir hier in diesem Landtag für volle Aufklärung stehen. Und dann kann es aber wohl nicht sein, dass hier Argumente im Raum sind. Dann können wir im Ausschuss nicht mehr so schön mit den anderen kuscheln und dann können wir keine eigenen Anträge stellen. Ja, ich kann das nicht toppen, ich ziehe zurück. Ich bin auf März die Schuhe ausgezogen. Nein. Ja, gemeinsamen Antrag, soweit ich das auch mitbekommen habe, ich bin nicht ganz im Prozess, haben wir oder wollten wir auch diesen gemeinsamen Weg gehen, um uns da halt irgendwie nicht Rederecht, Antragsrecht oder irgendwas verwirken zu lassen, weil wir ja sonst draußen vor wären. Deswegen war es umgänglich, um dort mitzumachen, dieser gemeinsame Antrag. Wir sollten aber unbedingt einen Ergänzungsantrag forcieren, damit auch auf die Kacke hauen und das auch, interessant halt auch für unsere Pressestelle oder enger Zusammenarbeit mit unserer Pressestelle, eben das herausstellen, dass es zwar jetzt einen Untersuchungsausschuss Westelbe geben wird, aber wir wollen viel mehr weiter, ne? Das mit der Transparenz. Die anderen wollten aber nicht. Da kriegen wir nämlich einen drüber von der Presse und die Presse wird mit unbequemen Fragen um die Ecke kommen. Und diese Möglichkeit, die sollten wir uns nicht wegnehmen lassen. Also machen. Hau auf. Joachim. Ja, wenn ich das richtig sehe, dann ist der Inhalt des gemeinsam gestellten Antrages zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses eine echte Teilmenge von dem, was wir haben wollen. Von daher stellen wir noch zusätzlichen Antrag. Ich verstehe auch die Aufregung nicht. Wir diskutieren das doch jetzt hier noch. Also man muss das jetzt nicht irgendwie mit Emotionen noch überfrachten. Man müsste einfach nur geschickt nachher tatsächlich mit der Pressestelle da genau den Keil dazwischen treiben. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir im Vorstand lieber die mal irgendwas blockiert hätten in dieser Richtung. Das war vorhin eine Bemerkung, da schimmerte das so durch. Also ich stelle es nochmal richtig. Dietmar. Ja, um das gleich aufzugreifen. Also von Blockade habe ich nicht gesprochen. Okay. Nein, nein. Es war, von Blockade war jetzt nur nicht die Rede, sondern es war ging um Meinungsaustausch. Wie Nico das ja auch schon gesagt hat, es ging um Meinungsaustausch auf der Mailingliste, auch in anderen Gesprächen und natürlich auch in der Vorstandssitzung. Okay. Aber haben wir doch schon geklärt, Nico. Ich aufregen, bitte. Wir machen das ja so, glaube ich. Also die Abstimmung kommt und, ich bitte Nico, sich nicht so aufzuregen. Wir machen das ja alle so. Du hast ja auch alle haben ja auch recht, die gesagt haben, ich habe das ja auch gesagt, das Ding geht nicht so weit. Das Ding geht nicht weit genug. Ganz klar, das ist ja der Ausgangspunkt gewesen. Ja? Nur wir hatten, oder ich hatte auch in der Verhandlung die Schwierigkeit, zunächst mal dafür zu sorgen, dass wir nicht rausgeschossen werden hier aus der Nummer. Leute, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bitte ich einfach zu bemerken. Hätten wir, um es ganz klar zu sagen, auf den Inhalten so bestanden, wie wir es jetzt in der Diskussion hier haben, wie ich es auch in dem von mir formulierten Antrag hatte, ja, wären wir nicht mit auf dem Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses drauf. Und dann wäre genau das passiert, was ich auf der Mailingliste dargestellt habe. Ja. Das sollten wir bei allen auch bitte berücksichtigen. Ja, das ist natürlich auch eine Frage des Taktierens. Und ja, ich sage euch, auch die anderen haben uns hier in gehörigem Maße ziemlich austaktiert aufgrund ihrer 50-jährigen Erfahrung im Umgang mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und dergleichen mehr. Das finde ich auch nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich habe wirklich brennend Lust, draufzuhauen. An aller... Ja, nö. So und wenn die Fraktion sagt, doch wir machen das, dann hab ich das, dann trage ich das auch mit. Das ist doch wohl klar. Nur eines muss man ganz klar sehen. Ich sitze natürlich dann, bin derjenige, der im Untersuchungsausschuss sitzen wird. Sitzung um Sitzung, möglicherweise 4 Jahre. Und das natürlich auch ertragen muss, was dann daraus wird. Habe keine Sorge. Ich weiß nicht, welche Rechnung Bier höher wird, am Ende die Bierrechnung oder die Kaffeerechnung, aber das sehen wir dann. Sorry. Frank und Harald habe ich noch. Ich möchte hier nicht als derjenige gelten, der irgendwie weich und kuschel oder sowas. Also überhaupt gar nicht. Nee, nein, darum geht's nicht. Ich bin sehr dankbar, dass Dietmar gerade den Punkt nochmal aufgebracht hat, dass er uns reinverhandelt hat in den gemeinsamen Antrag, seinem gemeinsamen Antrag für diesen Untersuchungsausschuss. Und das hat er gemacht, indem halt die Aufgabenbereiche ausdiskutiert wurden, abgesteckt wurden und so weiter. Wurde halt gemacht. So, da sind wir uns also einig an der Stelle. Und dann hauen wir nachher trotzdem auf die Kacke und sagen, eigentlich wollte man das alles ganz anders. Finde ich super. Ja. Gut, dann haben wir noch Harald und Dirk. Bitte ich zu berücksichtigen, wie dann nächste gemeinsame Verhandlungen vielleicht auch ablaufen können. Das Wort? Also ich empfinde das hier ein bisschen als eine Show-Diskussion, auch wenn der Stream läuft. Also ich finde nicht, dass das nötig ist. Ich finde auch nicht, dass nötig ist, den einen Kuschel und den anderen den starken Kämpfer jetzt hier zu unterstellen. In der Tat, ich teile das, was der Dietmar vorhin ausgeführt hat, haben wir mehrfach darüber diskutiert, in unterschiedlichen Konstellationen, wie wir nämlich überhaupt auf den gemeinsamen Antrag kommen. Ja, ich bitte zu berücksichtigen, dass der Dietmar im Untersuchungsausschuss so rumsitzen kann und erzählen kann, was er will. Wenn er kastriert ist dabei und keine Beweisanträge stellen kann, ja, dann braucht er da eigentlich gar nicht hingehen. Und nur, wenn das unstrittig ist, freut mich das ja. Deshalb ist nächstes mir ein Bedürfnis, das trotzdem hier auch nochmal in diesem Kreise zu sagen. Wir haben nämlich oft darüber diskutiert und wir können froh sein, und das finde ich erstmal ein gutes Ergebnis all der Verhandlungen, dass wir auf dem Antrag sind, auf dem gemeinsamen. Die müssen uns da nicht draufnehmen. Und sie können, ja, und es ist sogar so, es sind nämlich, die Punkte sind ja auch in dem Antrag in der Zwischenzeit drin. Euribor, Zinsswap ist ja drin. Nur nicht in dem Ausmaße, wie wir das wollen. Das können wir in den Untersuchungsausschuss sowieso alles dann in Frage stellen. Dieser Untersuchungsausschuss, der untersucht 25 Jahre WestLB-Aktivitäten. Mehr geht schon gar nicht mehr. Ja, das ist ja sowieso reichlich fraglich, was in dem Ausschuss laufen wird. Nur, ich rede hier keinen Mist. Du kannst dich zu Worte melden, dann entgegne ich dir, was ich als Mist bezeichne und nicht. Habe ich hier genauso Rederecht wie du oder nicht? Ja, Nico, du regst dich jetzt auf über Dinge, die sind wirklich unangebracht. Ja, ich wollte hier einfach nur mal klarstellen, wir sind nach vielem Hin und Her und Verhandlungen, die ja da gelaufen sind, auf dem gemeinsamen Antrag. Das war das Ziel, das Entscheidende. So, und dann kann man darüber diskutieren, ob es notwendig ist. Das ist eine berechtigte Diskussion, ob man wegen Zinsswap und Euribor, die eh schon drin sind, noch einen separaten Antrag stellen will. Darüber kann man diskutieren. Ja, ich für meinen Teil will meine Meinung dazu gar nicht äußern, die habe ich oft genug davor gesagt. Aber ich finde es vom parlamentarischen Stil durchaus vertretbar, wenn man auf einen gemeinsamen Antrag ist, danach keinen weiteren Änderungsantrag zu stellen. Ja, das würde ich parlamentarisch stilvoll halten. Eine andere Auffassung ist okay, aber das kann man in aller Gelassenheit konträr auch diskutieren. Ja, Gelassenheit ist schön. Ich habe noch Dirk und Nico, dann sollten wir vielleicht vorwärts kommen. Ja, ich möchte auch nur ganz kurz, wie immer. Nein, also ich möchte nur mal grundsätzlich was dazu sagen, weil Frank ja auch kam, jetzt wollen wir es plötzlich ganz anders. Also ich sehe überhaupt kein Problem darin, wenn wir einen gemeinsamen Antrag stellen, zu sagen, wir möchten noch ein bisschen mehr. Wir wollen es ja eben nicht anders. Wir möchten noch ein bisschen mehr. Das, was in dem Antrag drin steht, ist genau das, was auch wir wollen. Mehr wollen wir gar nicht. Genau das wollen wir auch. Mehr wollen wir nicht, ist falsch. Genau, wir wollen mehr, aber nichts anderes. Das ist ein Unterschied. Das, was wir wollen, können wir so unterstützen. Das unterstützen wir auch. Aber es geht uns nicht weit genug. Deswegen möchten wir noch mehr. Das sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Das ist nur eine Ergänzung, kein Widerspruch. Ja, yes. sorry, ich hatte Joachim dazwischen vergessen. Also Joachim und dann Nico. Okay, es ist doch einfach nur ein Logikspielchen. Nicht mehr, nicht weniger. Im Antrag steht, wir wollen A, B, C und D untersuchen und haben die Unterschrift mitgeleistet. Und jetzt kommen die Piraten und wollen auch noch F. Das widerspricht auch nicht, dass wir A, B, C und D untersucht haben wollen. Also kann man sich überlegen, ob das politisch geschickt ist oder nicht. Aber ansonsten ist das einfach ein Logikspielchen. Angewandte Mengenlehre. Punkt. Ja, vielleicht hätte man das ja zwischen Vorstellung und Geschäftsführung dann schon besprechen können. Dann bräuchte man das nicht in der Fraktionssitzung. Wir könnten obvious diskutieren. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, wir können ja alle schön munter miteinander diskutieren, auch Referenten, Mitarbeiter. Letztlich entscheiden das hier, was Linie ist, MDLer. Und wenn hier ein MDLer sich genau wegen dieses Punktes enthält und da weiteren Aufklärungsbedarf sieht und nicht irgendein MDLer, sondern aus dem zuständigen Hauptausschuss für Finanzen, Haushalt und Finanzen, dann ist das wohl ein ganz deutliches Signal und auch insgesamt die viel Diskussion so, dass wir eben noch weiteren Aufklärungsbedarf haben, dass das noch dazu muss. Und dann kann man nicht also einfach hinschauen und sagen, ja, wir haben jetzt den gemeinsamen Antrag, das ist mehr oder weniger alles drin und jetzt macht ihr nicht mal hier so ein großes Fass auf. So läuft das hier in der Fraktionssitzung bitte nicht. Ja, vielen Dank. Ich habe noch Frank und Dietmar dann auf der Redeliste. Ja, eigentlich nur ganz kurz. Ich bin ja dankbar, Joachim, dass du das Wort Logik reingebracht hast. Wir haben einen Dank nochmal an dich, Dietmar, für die Verhandlung. Wir haben eine gemeinsame Position, einen gemeinsamen Antrag mit allen 5 Fraktionen. Haben uns auf Punkte verständigt, die wir halt gemeinsam untersuchen wollen. Das sind viel, 25 Jahre, hast du auch gesagt. So, jetzt geht uns das nicht weit genug, jetzt bringen wir einen neuen Antrag. Dieser muss logischerweise, um angenommen zu werden, wiederum von allen angenommen werden. Dann wäre aber, wenn die das wollten, im Antrag drin, ist er aber nicht. Das heißt, wir machen hier eine Showveranstaltung. Punkt. Weil der Antrag kann nicht angenommen werden, den wir stellen, sonst wäre er nämlich drin in dem gemeinsamen Antrag. Das ist mal zum Punkt Logik. Sorry, ich bin nicht dran. Bitte? Nee, ich habe mich gar nicht gemeldet. Du darfst das Gleiche sagen. Bitte, Dietmar. Nee, ich will gar nichts sagen. Ich will nicht inhaltlich reden. Bitte, Dietmar, du bist dran. Also, vielleicht kommen wir über die inhaltliche Komponente da ein bisschen weiter. Ich hatte, glaube ich, die Historie der Entwicklung des Antrags einmal dargestellt. Nicht nur einmal, vielleicht sogar zweimal. Aber egal. Der entscheidende Punkt ist, meine, ich sage ganz bewusst, meine Auffassung war, und die wurde später geteilt von anderen, dass wir in diesen beiden genannten Punkten, Zinsswap und Euribor-Libor, allgemeine Untersuchungsaufträge brauchen. Und zwar als Grundlage für die, so habe ich es auch in der Mail dargestellt, für die jetzt im Antrag befindlichen Fragestellungen, ob denn in diesem Zusammenhang Kontrollpflichten verletzt wurden, ob denn in diesem Zusammenhang Gremien, die von Eigentümern des Landes Nordrhein-Westfalen als Miteigentümer besetzt werden, irgendwelche Fehler gemacht haben. Meines Erachtens, und da bin ich auch wieder bei der Logik, kann es nicht sein, dass solche Spezialfragen den Untersuchungsgegenstand bilden, während der allgemeine Untersuchungsauftrag fehlt. Das habe ich auch in der Mail an die anderen Fraktionen mitgeteilt. Nur, jetzt muss man Folgendes wissen. Diese beiden Sachen, Zinsswap und Euribor-Libor, wollten die gar nicht haben. Gar nicht haben. Sie waren bei der letzten Verhandlung, das war die letzte Plenarsitzung, komplett rausgestrichen. Komplett rausgestrichen. Im Sinne von nicht existent. Was dann dazu führte, dass ich auf den Tisch gehauen habe und gesagt, Leute, so kann es nicht laufen. Wieso wird das hier rausgestrichen? Diese Sachen müssen rein. Es wurde begründet mit Verfahrensfragen. Verfahren, die laufen, irgendwo laufen oder vielleicht laufen, oder wie gesagt, es gibt keinen Untersuchungsausschuss, wo nicht parallel irgendwelche Verfahren laufen. Sei es um Strafverfahren, Zivilverfahren etc. pp. Dieser Begründung wurde gefolgt und es hat gesagt, gut, die beiden Punkte kommen wieder rein. Alles klar, habe ich es überzeugt, schön. Nun ist Folgendes passiert. Das, was dort als geänderte Version gegenüber meiner Fassung gestrichen in der Entwurfs- und Diskussionsfassung war, wurde einfach die Streichung hinterher aufgehoben und gesagt, ja gut, dann ist es jetzt drin, und zwar so, wie es da steht. Der Inhalt wurde überhaupt nicht mehr diskutiert. Der Punkt ist der, und das ist der Trick gewesen, dass die gesagt haben, wenn wir diese Sachen überhaupt reinnehmen, ja, das sage ich jetzt unter uns, das ist nicht so offen diskutiert worden, unter uns, die schönen Grüße nach Hause und Stream, ich rede jetzt von der Verhandlungssituation, ist eine ganz klare Sache. Wir haben gesagt, wenn wir die Dinger überhaupt reinnehmen, dann natürlich nur nach unserem Gusto und so, wie es da steht. Und wie auch immer geändert steht. Finde ich nicht gut, habe ich auch geäußert, wurde dann so dumm umgelabert mit so nach dem Motto, wieso, ich hätte doch in der Sitzung dazu gestimmt, was natürlich völliger Bullshit ist, habe ich niemals zugestimmt, weil darum ging es gar nicht. Es ging nur darum, dass die Punkte überhaupt reinkommen. Und ja, in der Tat, da habe ich auch gesagt, ja, das kann man nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und nicht. Und die Schwierigkeit besteht natürlich auch im Verlauf des Ausschusses selber, das dann über die Beweisanträge reinzubringen, weil der Untersuchungsgegenstand ist nach dem Untersuchungsausschussgesetz feststehend. So, das ist ganz klar. Und deswegen folge ich auch allen anderen insofern, als sie sagen, ja, wir würden das gerne dann aber so formuliert haben und dann sollen die anderen es so öffentlich ganz klar und deutlich ablehnen und sagen, nein, wir wollen das nicht. Sonst müsste ich es in der Tat, wie ich es eingangs gesagt hatte, in der Rede verwursten. Ja, wäre natürlich auch, würde auch eine gewisse Aufmerksamkeit hervorrufen, aber natürlich nicht diese durchschlagende Aufmerksamkeit, wie es ein Änderungsantrag hervorrufen würde. Das ist vollkommen klar. So, das wollte ich nur noch mal so colorandi causa erzählt haben, was so Sache ist, wie das so gelaufen ist. Das ist ja wichtig auch zu wissen, auch wenn man sich hier auf eine Entscheidungssituation vorbereitet. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt sonst niemanden mehr dazu, das finde ich sehr schade, aber die Simone macht dann bitte weiter. Okay, danke. Willkommen zum Tagesordnungspunkt 9, Fragestunde. Antragsteller Dietmar und... warte mal eben, ganz kurz. Ich habe jetzt den Auftrag vernommen, dass du bitte einen Antrag vorbereitest, über den wir dann abzustimmen haben. Also wir können hier sowieso jetzt nicht über einen Antrag abstimmen, weil wir keinen vorliegen haben. Oder hast du gerade einen da, den du uns vorlegen kannst? Wir können das quasi über Red machen. Rein schnell, vielleicht. Aber dann hätte ich gerne den entsprechenden Auftrag, dann würde ich das natürlich machen, den Antrag, wenn wir da noch abstimmen. Aber ich hätte jetzt gerne eine Abstimmung darüber, dass wir es machen, und zwar im Grunde nach machen, über den bestehenden gemeinsamen Antrag hinausgehenden Entschließungsantrag. Okay. Da würde ich noch, gerne abgestimmt wissen. Olli noch dazu? Ich möchte nur die mal an Unterstützung hinzufügen, dass wir spontane Entschließungs- und Änderungsanträge meistens gar nicht irgendwie abgestimmt haben. Und insofern hoffe ich, dass der Auftrag dann auch reicht und es nicht nachher daran scheitert, dass nicht alle beim Umlaufbeschluss mitgemacht haben. Also das. Okay, dann möchte ich jetzt formell darüber abstimmen, dass wir Dietmar damit beauftragen, den hier besprochenen und auch protokollierten weitergehenden Antrag im Namen der Piratenfraktion vorzubereiten und dann eben auch entsprechend einzureichen. Wer ist dafür, dass wir das genau so machen? Jaroslav, wir hatten beim letzten Mal vereinbart, dass du jetzt im Recht drum erst anfängst. Ich bin mal gespannt, wo Oliver der Echte drauf ist. Oder nicht so drauf. Wer wechselt nicht mehr? Also eigentlich war das nur ein Spaß, aber Jaroslav macht es tatsächlich so. Ich dachte dir jetzt. Mein Pad lädt neu. Bin ich schon aufgeschrieben? Ja, schießt halt sowas. Sag mir doch immer auf. Ich kann nicht schauen, ob ich schon stehe. Das, hier vorne haben wir so Bildschirme installieren lassen. Ja, aber da musst du erstmal. Du stehst noch nicht drauf, so viel kann ich dir verraten im Moment. Interessant. Ja, so. Okay, wer ist dagegen? Sehe ich niemanden, wer enthält sich? Frank enthält sich. Okay, dann haben wir das erledigt. Dietmar hat den Hut auf und wird dann was machen. Bitte? Nein. Simone, machen wir noch eben, kriegen wir den Tag noch zumindest durch? Okay. Tagesordnungspunkt 9, Fragestunde, Antragsteller Dietmar. Es gibt diverse Fragesteller, das ist verteilt worden. Das ist in warmen Tüchern, oder wie sieht das aus, Dietmar? Ja, danke. Die Fragen werden auf Gärtchen geschrieben und werden entweder noch heute oder dann morgen früh an Anwesende verteilt, sagen wir es mal so. Die sind einfach platt zu stellen, da muss man, das erfordert kein Nachdenken über die Frage oder den Hintergrund, sondern die werden einfach nur gestellt, die Fragen. FDP-Style, genau. Ja, danke. Fertig. So, und das ist heute noch in der Vorbereitung. 14.30 Uhr haben wir ein Meeting oben mit Hans-Jörg, Robert, meiner Wenigkeit, Referenten, um das abzuschließen. Friedum haben Üntrop, ist klar. Ne? Alles klar, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, Gesetz zur Entpolitisierung der Polizei, Antrag der FDP, unser Redner Dirk, und die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Alles gut. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, Gesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes. Zweite Lesung, Redner Daniel, Abstimmungsempfehlung fehlt noch. Ich habe gesehen übrigens, der Daniel, eine kurze Bemerkung, der ist entschuldigt, der hatte letzte Woche eine Mail geschrieben, dass er diese Woche einen Arzttermin hat, also bitte nicht. Gut, danke. Ja, dazu direkt, es war nochmal Daniels expliziter Wunsch, dass wir jetzt hier in der Fraktion nochmal darüber abstimmen, weil es ja da neuere Entwicklungen gibt, wie ihr vielleicht auch den Medien entnehmen konntet. Die Frage ist, soll ich jetzt mit 2 Minuten kurz begleitende Worte dazu sagen und ihr stimmt dann drüber ab, oder wollen wir es am Ende machen? Machen wir jetzt direkt, alles klar. Der Knackpunkt bei dem Ladenöffnungsgesetz ist die Frage der Sonntagsöffnungen. Zurzeit ist es unbeschränkt. Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung ist es die Regelung 12-mal im Jahr plus ein Adventssonntag, also die 12+1-Regelung. Jetzt hatten wir eine Anhörung und da war fast einhellige Meinung außerhalb der Kirche und Gewerkschaften, dass auf jeden Fall ein 2. Adventssonntag nochmal offen sein sollte. Einfach aus dem Grund heraus, wenn es nur einen Adventssonntag gibt, dann müssen alle Geschäfte, die 1a und 1b und 1c lagen, gleichzeitig öffnen. Das wäre sehr schlecht für die kleineren Händler, die halt nicht in den Zentren sind. Das heißt, es wäre sehr schön, wenn es einen 2. Adventssonntag gibt. Deswegen stehen auch gerade Kompromissvorschläge im Raum, über die ja auch Rot-Grün jetzt entscheiden wird. Das sind die Kompromissvorschläge 11+2, also 11 normale Sonntage und 2 Adventssonntage oder 12+2. Generell ist das Wirtschaftsteam der Meinung, dass das neue Ladenöffnungsgesetz oder die Änderungen nicht gut sind. Also wir lehnen sie eher generell ab. Daniel ist allerdings einer differenzierten Meinung zu den Kompromissvorschlägen. Ich würde jetzt gerne von euch wissen, wollen wir einen Änderungsantrag stellen mit der 12+2-Regelung? Das wurde ja auch letzte Woche von René rumgeschickt. Und dann die Frage ist dann darauf hin, sollte der Rot-Grün schließt auch gerade entweder die 11+2 oder die 12+2-Regelung, dann wird ein Änderungsantrag von denen kommen. Und die Frage, wie würde dann unser Abstimmungsverhalten zu diesen Kompromissvorschlägen sein? Würden wir uns dazu dann enthalten oder würden wir auch einen geänderten Gesetzentwurf ablehnen? Kai wollte dazu noch was sagen. Ja. Das ist ja an mehreren Stellen gelaufen, unter anderem auch im AKW-Fi in NRW. Und Fakt ist, Daniel hat dann einen Antrag geschrieben, der im Prinzip so den wichtigsten Aspekt dieser 2 Adventssonntage rausgreift und wieder reguliert. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht dem Gesetz eher nicht zuzustimmen. Der AKW-Fi hat auch in der Ausarbeitung dessen also deutlich mehr Probleme adressiert, als dann zu bearbeiten gewesen wären. Von daher war dann meine Ansage dazu, naja, okay, wenn wir schon nicht alles aufarbeiten, dann könnte man dem Antrag vielleicht noch eine Enthaltung geben, aber eine Zustimmung auf jeden Fall nicht. So dass ich gestern zu Daniel gesagt habe, also wenn wir das abstimmen, würde ich empfehlen, enthaltet euch oder stimmt dagegen, aber das bleibt euch dann frei. Und das jetzt hier als Diskussion aufzumachen, wird den Rahmen meiner Meinung nach wieder sprengen. Frank. Ja, eigentlich jetzt auch. Ich hätte eine Anregung, wenn sowas im Raum steht. Also du hattest jetzt gerade einen Änderungsantrag, der noch kommen soll von Piraten, oder wie habe ich dich gerade verstanden? Weil wenn sowas im Raum steht, wäre sicherlich eine Ergänzung hier des Pads sinnvoll gewesen. Dann hätte man da schon irgendwas vorbereiten können. Das ist jetzt gerade ein bisschen kritisch. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass im Ausschuss Gesamtabstimmung sich die Piraten enthalten haben. Das ist hier vom... Und so habe ich das im Protokoll entnommen, eine Beschlussempfehlung. So, ja, willst du... Ist egal, vielleicht erst Linus, dann Kai und ich hatten uns noch gemeldet. Ja, ich vielleicht hätte ich das ergänzen sollen. Es wurde auf jeden Fall aber letzten Freitag an alle rumgeschickt, der Änderungsantrag. Also, der liegt auf jeden Fall vor, das ist halt diese 12-2-Regelung, da steht nichts anderes drin. Also der liegt schon vor. Zum Abstimmungsverhalten. Als das Wirtschaftsteam sich noch nicht endgültig positioniert hat, hatten wir die Empfehlung abgegeben, uns dazu neutral zu verhalten. Inzwischen sind wir aber ganz klar der Meinung, dass wir sie eher ablehnen sollen. Die Frage ist halt, wie wir auf diese Kompromissvorschläge eingehen. Und deswegen wünscht sich Daniel, dass wir darüber da kurz drüber abstimmen. Das kann ich jetzt nur so weitergeben. Bin ich? Ja. Ja, wir können das machen, wir können darüber abstimmen, aber wie gesagt, das endet in der Diskussion. Wir können aber auch sagen, die Beschlussempfehlung ist dagegen oder Enthaltung. Zu dem Antrag kurz, da haben wir im AK gestern drüber geredet. Der soll nur gestellt werden, falls diese für uns schlimmste Regulierung an der Stelle nicht korrigiert werden sollte. Und ich wäre dann sogar bereit, das auch zu lassen, wenn der F+2 kommt. Aber gut, der Antrag kommt auf jeden Fall nur dann, wenn dann nicht von deren Seite sowieso versucht wird, das zu korrigieren. Okay, ich ziehe zurück. Ich sehe jetzt im Moment noch keine weiteren Wortmeldungen. Dann verfahren wir so, dass wir darüber dann abstimmen. Also im Endeffekt, was ja schriftlich vorliegt, ist im Moment der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses, korrekt? Das heißt, das ist das, worüber wir abstimmen können, ob wir uns da dafür, dagegen oder enthalten. Genau, plus halt den Änderungsantrag, den wir halt fraktionsintern von uns schon rumgeschickt hatten. Okay, René hat sich jetzt noch... Alles klar, den habe ich vergessen. Okay, dann stimmen wir vielleicht zuerst über unseren Änderungsantrag ab, ja, ob wir den einreichen wollen. Kai hat ja gerade dazu was gesagt, dass wir den... Ich nehme das mal mit in die Abstimmung rein... dass wir den gegebenenfalls nicht stellen, wenn halt eben am Gesetzentwurf der Landesregierung, wenn da jetzt noch was passiert, also die quasi einen Änderungsantrag stellen, ja? Ist das richtig? Okay, wer möchte unter den gesagten Voraussetzungen den vorliegenden Piratenantrag unterstützen und dass der eingereicht wird? Ja, das ist einstimmig, brauchst nicht aufschreiben. Okay, dann reden wir über die Beschlussempfehlung, also die vorliegende Beschlussempfehlung ohne irgendwelche Änderungsanträge. Wer ist dann dafür, dass wir diesem Antrag zustimmen? Oder Linus noch? Darf ich vor kurz die Empfehlung nochmal von Daniel und Kai sagen? Also nur damit, weil das ist ja der federführende Ausschuss. Genau. Also wir würden einen unveränderten Antrag, wie er jetzt vorliegt, nicht annehmen. Und sollte ein Kompromiss, also entweder 11+2 oder 12+2, wie wir hier vorschlagen, ist eine Veränderung geben, dann könnte sich Daniel vorstellen, dann neutral zu stimmen, sich zu enthalten, und Kai würde ablehnen. Bitte noch einmal, weil das klang jetzt so wie zweimal das Gleiche, nämlich einmal in der vorliegenden Fassung ablehnen und in der geänderten Fassung, die dann eventuell geändert wird, aber doch entweder neutral oder doch ablehnen. Also das verstehe ich nicht so ganz. Das ist Also, so wie es vorliegt, ablehnen. Ein unveränderter Gesetzentwurf wird abgelehnt. Okay. Ich sehe jetzt hier keinen Widerspruch dazu in der Fraktion. Dann machen wir das wie bei sonstigen Beschlussempfehlungen so, dass wir das auch als entsprechende Beschlussempfehlung da stehen haben. Also vorliegender Gesetzentwurf unverändert ist die Beschlussempfehlung abzulehnen. Der Michel hat aber an der Stelle noch eine Frage oder eine Anmerkung, sehe ich gerade zu lesen. Okay. Also ich hätte eine Anmerkung zu dem zweiten Teil, und zwar verstehe ich nicht, warum wir darüber abstimmen sollten. Das ist eine Empfehlung von dem entsprechend federführenden Ausschuss. Der eine sagt so, der andere sagt so, und jeder kann sich jetzt verhalten, wie er möchte. Ich finde, bei einer Abstimmungsempfehlung muss man jetzt nicht darüber abstimmen, was wir uns selber empfehlen, abzustimmen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich sehe das an sich ähnlich. Ja. Ich hätte das so weitergetragen, weil Daniel auch hier sein kann, aber wenn da keine Abstimmung gewünscht ist und jeder das frei entscheiden will. Ja, Frank möchte noch, bitte. Ich weiß, dass wir Pause haben, aber trotzdem noch eine abschließende Frage vom Verständnis. Also, dem ursprünglichen Antrag würden wir also ablehnen. Wir haben einen Änderungsantrag, dem wir zustimmen würden. Natürlich, wenn er dann kommt, aber wann kommt er jetzt? Das habe ich dann vielleicht noch nicht ganz genau mitgekriegt. Ja, ich hoffe morgen, weil Donnerstag wäre zu spät, sage ich mal. Ja. Simone. Der Änderungsantrag wird nur gestellt, wenn es nicht einen entsprechend gleichen oder ähnlichen Antrag von SPD und Grünen gibt. Wenn die sowieso ändern, dann brauchen wir keinen Änderungsantrag. Der Robert, berechtigter Einwurf. Theoretisch könnten wir dann mit denen einen gemeinsamen Änderungsantrag stellen, wenn das... Fürs Protokoll, der Kai hat gesagt, fickt euch ins Knie. Okay, ich lasse jetzt, wenn ihr nicht unbedingt wollt, stimmen wir jetzt über nichts weiter ab. Wir kennen die Meinung der entsprechenden Ausschussmitglieder und haben dann damit auch diesen Top 11 geklärt. Ich möchte an der Stelle unsere Fraktionssitzung unterbrechen. Wir machen, ich glaube, 15 Minuten Pause, treffen uns also um 5 vor wieder hier. So, wir haben 5 vor, dann machen wir weiter, schon 4 vor. Würdet ihr euch bitte wieder hinsetzen und die Privatgespräche... Offenbar war ich nicht zu verstehen. Würdet ihr euch bitte wieder hinsetzen? Wir machen dann weiter. Ist mir doch egal. Danke. Das ist meine Pflicht. Das ist meine verdammte Pflicht. Also, der Michel weist zu Recht darauf hin, dass wir noch nicht beschlussfähig sind, weil wir momentan gar keine Beschlüsse fassen. Jetzt sind wir es auch. Toll. Diskutieren können wir in jedem Fall. Ja, jetzt ja. Die Simone, weil du einmal um den Tisch gelaufen bist und jetzt wieder auf deinem Platz bist, bist du beschlussfähig. Ja. Die Simone hat das Wort. Ja, vielen Dank. Willkommen zu Tagesordnungspunkt 12, Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen. Ein Entwurf der Landesregierung, die zweite Lesung. Unser Redner, Überraschung, Dietmar. Da steht jetzt, es könnte eine dritte Lesung beantragt werden, ist in Prüfung und wir haben noch keine Abstimmungsempfehlung. Ich bitte daher, dass so kurz was zu sagen. Kurz, ja. Also gut. Wir hatten folgende Situation im Rechtsausschuss und in den Obleuterunden sowie den Gesprächsdiskussionsrunden am Rande, in denen zwei Gesetze und Gesetzentwürfe beraten wurden. Das war einmal das Jugendarrestvollzugsgesetz und zum anderen das Sicherungsverwahrungsgesetz. Etwas stiefmütterlich behandelt wurde, weil es von allen Fraktionen grundsätzlich als gut angesehen wurde, das Sicherungsverwahrungsgesetz. Aber es gibt umfangreiche Änderungsanträge, einmal von uns und andererseits auch von der FDP. In manchen Punkten überschneiden die sich sogar. Entscheidend ist, die letzte Gesprächsrunde vor dem Rechtsausschuss, der letzte Woche stattgefunden hat, wurde mehr oder weniger mit den Bemerken abgebrochen, dass wir leider jetzt keine Zeit mehr haben, die auch von Seiten SPD-Grüne durchaus teilweise für akzeptabel gehaltenen Änderungsvorschläge abschließend zu besprechen, / beraten. Sodass also es wohl so aussehen wird, wie es auch im Ausschuss dann abgestimmt wurde, nämlich, dass dem Gesetzentwurf zugestimmt wurde, aber die Änderungsanträge abgelehnt wurden. Gleichzeitig wurde aber signalisiert, dass man durchaus den Änderungsvorschlägen, sowohl unseren als auch denen von der FDP, von Seiten SPD und Grüne, positiv zumindest teilweise gegenübersteht. Allerdings haben wir das Problem, sie sind nicht abschließend beraten worden. Aus meiner Sicht eben nicht abschließend beraten worden im Ausschuss und auch nicht in den Gesprächsrunden. Dementsprechend auch nicht in den bisherigen Lesungen, nämlich der ersten und zweiten Lesung. Die Landesregierung ist etwas getrieben durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und muss bis zum 1. Juni einen Gesetzentwurf diesbezüglich bezogen auf die Sicherungsverwahrung vorlegen. Das hat mit uns nichts zu tun, das hat auch mit den anderen Fraktionen nichts zu tun, sondern ausschließlich damit, dass die Landesregierung eben nicht rechtzeitig das Gesetz eingebracht hat, sodass man keine Luft oder nicht viel Luft mehr hat. Wir haben folgende Situation. Im Mai findet noch eine weitere Plenarsitzung statt. Und von dieser Plenarsitzung aus betrachtet existieren, gibt's noch zwei Wochen bis zum 1. oder knapp zwei Wochen bis zum 1. Juni. Unseres Erachtens oder meines Erachtens reicht das aus, um das Gesetz zu unterschreiben, zu verkünden und im Gesetz und Verordnungsblatt Landes Nordrhein-Westfalen zu veröffentlichen. Sodass dann unabhängig von der Frage des Inkrafttretens ab 1. Juni durchaus ein Gesetz da sein kann, sodass also auch die Forderung des Bundesverfassungsgerichts insoweit gewahrt bliebe. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wie die Änderungsanträge, die wir haben, sind teilweise redaktionell, teilweise weich, teilweise aber auch hart. Es geht zum Beispiel darum, dass Sicherungsverwahrte in Einzelunterbringung kommen können. Da steht im Gesetzentwurf, dass dies ohne weitere Beteiligung von Aufsichtsbehörden bzw. der Ministerien über einen Zeitraum von 3 Monaten passieren kann. Wir sind der Auffassung, dass also bei 30 Tagen erstmal Schluss ist und dann müssen andere noch mit einbezogen werden in weitere Entscheidungen. Das ist nur ein Punkt. Es gibt noch ein paar andere. Insgesamt sind es bei uns 8 oder 9 Änderungsvorschläge von Seiten der FDP, sind sogar 15 oder 20, die alle noch diskutiert werden müssten. Die einzige Möglichkeit, um also hier eine ausreichende Beratung, abschließende Beratung durchzuführen, wäre eine dritte Lesung und Ausschussberatung. Die dritte Lesung alleine zu beantragen, würde nicht reichen, weil das könnte nämlich dann so gemacht werden, dass sie einfach am Freitag hinten dran gehängt wird. Dann heißt es dritte Lesung, dann wird dann abgestimmt Freitag. Das bringt uns nichts, weil wir dazwischen nichts mehr beraten können. Was? Widerspruch? Ja. Okay. Geht nicht, weil die Tagesordnung für Freitag steht. Alles klar. Die nicht mehr verändert werden kann. Nicht mehr verändert werden kann. Definitiv nicht. Okay, gut. Also ich wüsste, was heißt definitiv, ja, aber ich wüsste jetzt keinen Passus der Geschäftsordnung, der okay. Das erlaubt. Also in der Tat kannst du natürlich eine dritte Lesung halt innerhalb der gleichen Plenarwoche machen. Genau. Mhm. Aber dann hätte das letzte Woche Dienstag quasi schon mit aufgenommen werden. Gut, dann ist deine Information, danke für die Information, die hatte ich so nicht. Ich hatte nur gehört, das könnte passieren, dass das eben dann noch in der, aber wenn die Antragsfrist oder beziehungsweise die entsprechende Frist dafür abgelaufen ist, wäre das der Weg, der den regierungstragenden Fraktionen sicherlich nicht gefallen wird, wenn wir das tun. Nicht gefallen wird, aber ich halte es für notwendig. Dirk, du hast jetzt nicht mitbekommen, ich habe also in Erwägung gezogen bezüglich Sicherungsverwahrung, weil keine ausreichende Beratung stattfinden konnte. Darüber sind sich alle einig, dass das nicht stattfinden konnte aus zeitlichen Gründen. Wir eine dritte Lesung beantragen und sagen, okay, dann behandeln wir das Gesetz abschließend in der dritten Lesung nach Beratung im Ausschuss im Mai erneut. Und dann würde noch ausreichend Zeit bestehen bis zum 1. Juni. Ich spreche Dirk direkt an, weil er das auch mit vorbereitet hat oder auch Veronika, dass wir eine dritte Lesung beantragen und dann noch weiter beraten innerhalb der Fraktion bezüglich der Änderungsanträge. Weil sonst würden die Änderungsanträge nicht nur unsere, sondern natürlich auch die der FDP stumpf abgelehnt werden morgen. Also, alles klar. Ja, also das steht zur Diskussion. Falls Fragen bestehen, bitte gerne und jetzt. Ansonsten würde ich darüber gerne abstimmen lassen. Der Michel möchte mich vorab noch korrigieren. Ja, was heißt korrigieren? Also die Geschäftsordnung besagt, es kann eine dritte Lesung stattfinden, das kann beantragt werden, wie ist jetzt Quark egal, aber die Formulierung ist, die dritte Lesung findet frühestens am nächsten Sitzungstag statt. Daraus entnehme ich, dass wenn wir am Mittwoch diese zweite Lesung haben, es theoretisch sein könnte, dass die Tagesordnung für den Donnerstag geändert würde oder entsprechend für den Freitag und dass da eine dritte Sitzung stattfinden kann. Hier steht nicht, dass es irgendwie auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehen müsste oder ähnliches. Ja, mir egal. Simone. Ja, wie verhalten wir uns jetzt? Also wir warten erstmal hoffnungsfroh, dass dein Antrag durchkommt zur dritten Lesung. Nee, und wenn nicht, dann lehnen wir das Ding ab. Der wird nicht mehrheitlich abgestimmt, sondern wenn eine Fraktion dies beantragt, findet das statt. Oder eben ein Viertel der Mitglieder des Landtags, so ist es, glaube ich. Also wenn, da wir aber das als Fraktion dann tun würden, würde die dritte Lesung stattfinden. Da kommt das kommt der Landtag nicht drumherum. Dann ist dann die Abstimmungsempfehlung praktisch wieder Zustimmung zur Überweisung wieder in den Ausschuss. So ist es, ja. Danke. Gut, ich glaube, dann wird das... Nur eine kurze Frage, weil ich gerade in der Beschlussempfehlung sehe, dass da wurde zum Beispiel gesagt, der Änderungsantrag der Fraktion der Piraten orientiere sich weitgehend an den Regelungen im Strafvollzuggesetz des Bundes, was wegen des Verwerfens durch das Bundesverfassungsgericht problematisch sei. Also das heißt, wir haben Regeln, die aber eigentlich quasi verworfen sind, die wollen wir drin haben, oder nein, kann ich das verstehen? Nein, das Bundesverfassungsgericht ja teilweise wegen Bezugnahmen was hast du gesagt? Na? Moment, das ist die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss. Ich möchte ganz kurz über den in der Tat wichtigen Hinweis von Frank abstimmen lassen. Wie viel, ich sag mal, Gegenwert macht das in Bäumen, was du da gerade fabrizierst? Also ich denke, der Fraktionsvorsitzende entscheidet das großzügig in seinem Ermessen und wird Lukas da entsprechend informieren. Zuzüglich Aufmerksamkeitsmultiplikator, ne? Wir fragen dann an der Stelle, lieber Joachim, auch nicht nach, was das war. Ja. Das kann ich sagen. Okay, ja, der Aufmerksamkeitsmultiplikator, der kommt dann dazu. Okay, das ist aus der, wie gesagt, Beschlussempfehlung, Begründung. Die FDP hat es wohl gesagt, zu unserem Änderungsantrag, dass der sich weitgehend an den Regelungen im Strafvollzugsgesetz des Bundes orientiert. Was aber problematisch wäre, weil genau dieses Strafvollzugsgesetz des Bundes ja durch das Bundesverfassungsgericht angegriffen wurde. Ja, die Problematik ergibt sich daraus, dass das Land Nordrhein-Westfalen es bisher verabsäumt hat, ein Landesstrafvollzugsgesetz auf den Weg zu bringen. Das kommt erschwerend hinzu bei der ganzen Geschichte. Jetzt weiß ich aus Mitteilungen seitens des Justizministeriums, dass das in Arbeit ist und möglicherweise im Juni eingebracht wird. Also das ist alles sehr spitz auf Knopf, was da passiert. Das ist richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat unter anderem deshalb gekippt. Ja, aber auch daraus resultiert die Notwendigkeit, in Nordrhein-Westfalen ein Strafvollzugsgesetz entsprechend auf den Weg zu bringen. Nur man zögert da oder man arbeitet so sehr auf der letzten Rille, möchte ich fast sagen. Nur das muss nicht unser Denken sein. Entscheidend ist, dass wir es hier mit einem Gesetz zu tun haben, das vom Grundsatz, habe ich ja schon gesagt, gut ist, aber eben nicht ausdiskutiert. Ist nicht ausdiskutiert in den Ausschüssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man sagt, wir machen ja zwei Lesungen, diskutieren über alle Änderungsanträge, weil sie sinnvoll sind, und dann sagt, nee, jetzt haben wir keine Zeit mehr und jetzt lassen wir das alles unter den Tisch fallen und stimmen da einfach mal platt drüber ab und dann gucken wir, was rauskommt. Ich muss allerdings ergänzend dazu sagen, ich habe sowohl letzte Woche alle anderen Fraktionen nochmal angeschrieben mit der Bitte, mir mitzuteilen, wie sie denn nur dazu stehen. Ich habe auch gestern nochmal nachgefasst und habe gesagt, Leute, teilt mir bitte mit, welche Teile unserer Änderungsanträge ihr gegebenenfalls bereit seid mitzutragen, und habe bis zur Stunde keine Antwort darauf vorliegen, so dass ich davon ausgehen muss, dass morgen einfach abgelehnt wird. Und da bin ich persönlich auch nach Rücksprache mit meinem Team hier soweit, Nico, Dirk, Ulrike und so weiter, der Auffassung, dass wir das so nicht wollen. Das heißt, die Abstimmung, die jetzt laufen würde, wäre die, wollen wir eine dritte Lesung beantragen, ja oder nein? Ich persönlich, wie auch, ja, bin dafür. Ich persönlich sage vorab mal, ich bin dafür. Ja, dann stimmen wir darüber kurz ab, ob wir als Fraktion, dieses Recht haben wir ja, eine dritte Lesung zu diesem wichtigen Punkt. Gesetz. Das ist ein wichtiges Gesetz. Ja, ich würde jetzt mal pauschal unterstellen, dass irgendwie jedes Gesetz ja wichtig ist, oder? Sicher. Aber lass uns darüber nicht diskutieren. Also wir stimmen darüber ab, wollen wir eine dritte Lesung beantragen als Fraktion. Wer ist dafür? Das, nee. Doch, wir haben jetzt Einstimmigkeit erreichen können. Okay. Ja, Simone. Hatte ich in weiser Voraussicht auch schon eingetragen, dass eine dritte Lesung beantragt wird. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, Gesetz zur Regelung des Jugendarrestvollzuges in Nordrhein-Westfalen, Jugendarrestvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen, JA NRW, Gesetzentwurf der Landesregierung, und wir haben eine Jungfernrede an dem Tag, der Dietmar, und es fehlt die Abstimmungsempfehlung. Das ist der Tagesordnungspunkt mit dem Jugendarrestvollzugsgesetz, ne? Ist richtig. Das so? Ja. Ja, da wurde ein bisschen hin und her geschrieben. Also, ich finde das im Moment. Welche Zeile ist das? 114. Komisch, ich bin im falschen Pad drin oder so. Naja, gut, also Abstimmungsempfehlung lautet, es ist ein gemeinsamer Antrag. Also es ist ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Ja, es gibt einen Änderungsantrag von SPD, Grüne und Piraten. Dem stimmen wir selbstverständlich zu. Der ist, wie ich eben schon mal ausführte, zu dem anderen Gesetz eingehend beraten worden. Ich würde dich bitten und alle anderen, wenn wir hier gemeinsame Änderungsanträge oder so haben, dass die dann auch im Pad stehen, wenn wir hier Fraktionssitzungen haben, sodass wir die einsehen können und entsprechend dann auch die Abstimmungsempfehlung dazu haben. Das Pad gibt es ja schon seit Donnerstag oder Freitag. Ich hatte auch versucht, über UMTS das auch noch gestern nachzupflegen. Ich bin ständig rausgeflogen und habe es auch heute nicht mehr geschafft. Okay, dann trage ich das auf jeden Fall noch nach. Wie gesagt, es gibt einen gemeinsamen Antrag SPD, Grüne, Piraten, dem stimmen wir selbstverständlich zu. Änderungsantrag ist das. Und es gibt einen Änderungsantrag der FDP und einen solchen der CDU, die lehnen wir beide ab. Das werde ich dann auch als jetzt hier nachtragen. Ja, ich darf ganz kurz dazwischen. Wir haben unseren Chefformalfiker Michel, der möchte uns was sagen. Ja, nochmal ganz kurz zum 12. Punkt, weil wir das gerade nicht geändert haben, darüber so abgestimmt haben. Wenn wir eine dritte Lesung beantragen, dann heißt das nicht, dass das ganze Ding zurück in den Ausschuss geht, sondern das heißt einfach, dass es eine dritte Lesung im Plenum gibt. Und das bedeutet, es könnte sein, dass wir am Mittwoch diesen Antrag stellen auf dritte Lesung und am Donnerstag haben wir nochmal ein paar Reden im Plenum und dann wird endgültig drüber abgestimmt. Wir haben da jetzt noch stehen zur Überweisung in den Ausschuss. Das würde ich halt einfach gerne klargestellt wissen, dass das so wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Nico, kleine Ergänzung. In der Konsequenz, wie du sie jetzt dargestellt hast, würde es nicht gehen, dass uns das am nächsten Tag wiederkommt, weil die TO ist ja schon beschlossen, aber es würde dann in die nächste Plenarsitzung gehen, neuen Tagesordnung. Ja, ich bin da bei Nico, ne, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass man das einfach, dass wir die TO so, aber ist egal. Fakt ist, was wir nicht erreichen, dass das Ding formell zurück in den Ausschuss geht. Das erreichen wir nicht durch die Beantragung der dritten Lesung. Ich glaube, da können wir uns relativ einig sein an der Stelle. Da müssten wir dann parallel oder gleichzeitig auch beantragen zur weiteren Beratung, Überweisung in den Ausschuss. Ich würde gerne folgenden, ja, ich glaube, das geht einfach nicht, das, was in den Ausschuss. Okay, ich würde einfach bitten, ja, die parlamentarische Geschäftsführerin, also Frank, das entsprechend zu klären. Ich glaube, das Votum hier aus der Fraktion ist ja klar und eindeutig und dann handeln wir halt dementsprechend so. Ja? Gut, danke. Ja. Dann wieder zu 13. Das heißt, wenn der Änderungsantrag durchgeht, und das ist ja zu erwarten bei SPD, Grüne und Piraten, werden wir dann natürlich auch dem Gesetzentwurf an sich zustimmen. Ja. Gut. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 14. Ehrenamtliche Strukturen nicht zerschlagen. Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen sichern. Ein Antrag der CDU. Redner ist Lukas. Und die Abstimmungsempfehlung ist noch offen. Ich weiß es nicht. Nee, müssen wir mal hier bereden, weil es ist tatsächlich so, ich habe das Thema mal in die entsprechenden Arbeitskreise der AG Rettung auf Bundesebene reingekippt und auch die NRWler haben da mitgemacht und die auch diese Aussagen in der Basis sind da halt zwiegeteilt und wir müssen hier uns auf irgendwas einigen. Zum Hintergrund, es ist so, dass der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz und NRW aber auch in Deutschland sehr eng verwoben sind. Das heißt, der hauptamtliche Rettungsdienst profitiert im gegenseitigen Wechselspiel auch mit den ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz. So ist es dann halt auch, dass viele der hauptamtlichen Kollegen, die eben Rettungsassistenten sind, auch ehrenamtliche Funktionen übernehmen in den Katastrophenschutzeinheiten, in den Sanitätseinheiten und so weiter. Auf der anderen Seite bekommen dann eben die ehrenamtlichen Kollegen die Möglichkeit, von der Berufserfahrung der hauptamtlichen Kollegen zu profitieren. Sie können halt Praktikumsstellen und Schichten auf dem Rettungswagen als dritter Mann mitfahren und als dritte Person mitfahren und bekommen halt auch so ein bisschen Einsatzerfahrung. Und das ist halt so ein eingespieltes System hier in Deutschland. Und auch ganz stark in NRW. Jetzt ist es aber so, dass die europäische Richtlinie oder das EU-Vergaberecht sagt Folgendes, auch die Rettungsdienste und der Krankentransport muss auf kommunaler Ebene ausgeschrieben werden. Jetzt drängen Privatanbieter auf den Markt, die sagen, ja, wir können das auch, was die Johanniter, das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund und die Hilfsorganisationen auch können. Und wir können das sogar noch günstiger. Jetzt würde man halt eben dieses EU-Recht streng auslegen, müsste man sagen, man nimmt halt eben den Anbieter, der halt am günstigsten ist. Dadurch würden aber halt eben auch diese ehrenamtlichen Strukturen, diese Katastrophenschutzeinheiten würden dadurch geschwächt werden. Und das ist halt eben der Grund, wieso eben die Hilfsorganisationen in den letzten Monaten natürlich halt auch in Hintergrundgesprächen in der Villa Horion und so weiter dann versucht haben, auf die Abgeordneten auch des Innenausschusses dann einzuwirken und denen das halt oder die Wichtigkeit dessen zu verklickern, zu erläutern. Und der Antrag der CDU geht halt eben in genau diese Richtung, dass er fordert für den Bereich des Rettungsdienstwesens eine sogenannte Bereichsausnahme zu machen. Das heißt, EU-Vergaberecht ja, aber nicht für den Rettungsdienst. Weil wegen diesen besonderen Strukturen, die auch größtenteils meines Wissens daher rühren, wie in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Strukturen durch die englischen Besatzer oder von Engländern, meine ich, hier auch übernommen. Und dadurch ist das so eng verwoben. Die Frage ist, was macht man? Geht man den Weg und sagt, nee, EU-Vergaberecht soll für alle gelten, einheitlich? Oder sagt man, aufgrund der besonderen Strukturen ist es hier sinnvoll, eine sogenannte Bereichsausnahme zu machen? Und jetzt ihr. Also ich würde mal ganz gerne von euch da zwei, drei Worte hören. Dann würde ich vielleicht auch sagen, wie ich das sehe. Ja, es gibt Wortmeldungen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Dann machen wir das so. Joachim, Olaf, ich. Also ich bin immer dann irgendwie so ein bisschen alarmiert, in beide Richtungen alarmiert, wenn es um Veränderungen von, ich sag mal, mehr oder weniger gewachsenen Strukturen geht. Und dann wäre natürlich die Frage, welche Struktur, jetzt mal in die Zukunft hinein projiziert, die bessere Performance für diejenigen bringt, die letztlich einen Rettungsdienst in Anspruch nehmen müssen. Die Frage müsste man klären. Man müsste auch klären, inwieweit, hier steht zwar was von Ehrenamt, aber so ein Fahrer beim Johanniterbund kriegt ja ein Gehalt. Inwieweit sich das auf Gehaltsentwicklungen auswirkt, wenn dort tatsächlich private Anbieter auf den Markt aufschlagen. Ich bin mir also nicht ganz sicher, Ich finde es zunächst mal sympathisch, dass die Union jetzt diese entsprechend auch ihrer Parteilinie des Bewahrens gewachsene Strukturen gerne schützen möchte. Auf der anderen Seite müsste man aber tatsächlich mal klären, welche Auswirkungen das hat, um dazu Entscheidungen fällen zu können. Die Frage ist, ist das in der Kürze der Zeit möglich? Sagen wir so, ich fange anders an. Wenn das so angenommen würde, wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht aufgrund der Begründung, die gegeben haben, sondern aufgrund der Begründung, dass ich es auch für falsch halte, dass solche wichtigen Aufgaben privat vergeben werden. Also ich bin eigentlich prinzipiell, wenn ich jetzt so gefragt werde, ganz klar prinzipiell sogar dagegen, gegen die Verordnung von der EU oder gegen das EU-Gesetz, die vorschreibt, dass solche Aufgaben auch ausgeschrieben werden müssen. Und deswegen, also von dem Ergebnis her wäre ich sehr dafür. Ob ich jetzt aufgrund der Begründung, die dort ist, die ich jetzt nicht weiß, inwieweit sie wirklich, also erstmal ist es, sehe ich da nicht für mich irgendwo einen Punkt, dass ich da ansetzen kann und kann sagen, ja, der Begründung kann ich folgen und deswegen stimme ich dem zu. Von daher habe ich da auch eine ziemliche Schwierigkeit. Also ich tendiere an der Stelle so zwischen Enthaltung und Zustimmung. Dagegen wäre ich sicherlich nicht, eben genau aus dem Grund, weil das Ergebnis, wenn ich nur auf das Ergebnis ziele, müsste ich zustimmen. Ich will mal eben kurz meckern. Wir haben hier noch einen Sack voll von Tagesordnungspunkten und ich hätte mir echt gewünscht, dass du das mit deinen AK-Leuten in irgendeiner Weise vordiskutierst, weil wenn wir jeden Punkt hier jetzt in der Fraktionssitzung eine Meinungsbildung machen, dann sind wir bis 6 Uhr heute Abend noch nicht fertig mit der Tagesordnung. Nur mal so zwischendurch. Ich glaube, du warst die Letzte. Ja. Ich habe keine AK-Leute im Bereich Rettungsdienst. Beziehungsweise, das ist dann kommunal und da bin ich nicht in dem AK. Der Auftrag wurde mir aufgedrückt, weil du bist ja der vorher mal Rettungsdienst gemacht hat. Ich tendiere persönlich, um es mal vorhin mal loszuwerden, einfach dazu, diesen Antrag, so wie er ist, hier abzulehnen. Der Grund ist, dass halt eben diese gewachsenen Strukturen nicht immer vorteilhaft sind, sondern ganz im Gegenteil, sie werden häufig missbraucht. Es entsteht Klüngel und Filz. Man darf sich das so vorstellen, dass die Ausschreibungen auf lokaler Ebene so aussehen, dass die Städte eben die Ausschreibungen machen, die halt gezielt auf die Hilfsorganisationen zugeschnitten sind, dass sie sagen, ja, ihr dürft den Rettungsdienst und Krankentransport den Profitablen hier machen, aber nur, wenn ihr auch eben Sanitätseinheiten, die ehrenamtlich sind, vorhaltet. Dadurch kann natürlich kein Privatanbieter auf den Markt kommen, weil er eben diese ehrenamtlichen Strukturen nicht hat. Weiterhin ist es so, dass die meisten Rettungsdienstanbieter, Johanniter, Malteser, Rotes Kreuz, eben kirchliche Trägerschaften sind. Das heißt, die Arbeitsverträge dort sind untertariflich häufig. Die Arbeitsbedingungen sind schlechter. In dem Sinne fände ich tatsächlich eine einheitliche Vergaberichtlinie seitens der EU einfach transparent. Es würde zu mehr Transparenz führen und ich denke, eben mit diesen Transparenzgedanken könnte ich guten Gewissens diesen Antrag ablehnen, auch wenn er gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber geht. Natürlich müssten wir uns dann folgedessen Gedanken machen, wie schaffen wir es trotzdem vielleicht mit Ausnahmeregelungen oder mit Auflagen seitens der Landesregierung eben auch Kapazitäten für Ehrenamtler zu schaffen, die es ermöglichen, diesen Ehrenamtlichen auch Einsatzpraxis zu sammeln bei den Privatanbietern. Aber ich denke, so ein Erlass des Ministeriums oder eine Regelung, wie in welcher Form, die gilt es zu erarbeiten, um halt das Ehrenamt nicht zu schwächen. Aber so wie es hier halt dargestellt ist, also ich glaube, die Welt wird nicht untergehen. Deswegen ist mein Votum, diesen Antrag so abzulehnen. Prima, danke schön. Sorry, Simone, wenn ich das jetzt noch etwas verlängere, aber gibt es aus Europasicht von Seiten Nico dazu eine Position? Könntest du dazu was sagen? Nicht, was jetzt mit spezieller Expertise zum Rettungsdienst glänzen kann. Die EU ist natürlich grundsätzlich bemüht, alle möglichen Märkte aufzubrechen und dort dem Markt sozusagen Zutritt zu verschaffen und so weiter. Von daher ist das aus Sicht der EU dann ja konsequent, aber ob wir halt, ist es dann die Frage, ob man in allen Bereichen da Markt haben will. In diesem Fall hat Lukas ja geschildert, dass das durchaus dann auch verkrustete Strukturen tatsächlich aufbrechen kann. Ist dann die Frage, was dann danach kommt und ob das dann einem so zusagt. Das ist ein diffiziles Feld, da kenne ich mich jetzt nun so gar nicht, der richtige aus, ein bisschen kenne ich mich schon auch aus im Katastrophenschutzbereich, aber ich würde dem Lukas da folgen, aber ich weise darauf hin, dass das auch negative Konsequenzen haben kann, ja. Aber ja, so ein klein bisschen dazwischen, also zwischen Europa und Kommunales. Also dieses Grundthema Rettungswesen, Ehrenamt, FSHG und so weiter steht noch ziemlich am Anfang. Auch mit der Befassung im Ausschuss. Was sich andeutet und was auch in Brüssel in Arbeit ist, ist halt dieses Thema Bereichsausnahme hier für das ehrenamtliche Rettungswesen. Und ich halte das für ziemlich wichtig, weil man kann es eigentlich ein bisschen mit dem Wasserthema vergleichen. Also private Rettungsdienste nehmen sich zwangsläufig die Rosinen raus. Die sind gut verletzt. Und das ist etwas, was hier für unsere Rettungswesen, so wie das Rettungswesen hier aufgestellt ist, sehr, sehr gefährlich ist, weil wir halt diese Mischfinanzierung haben mit ehrenamtlichen Strukturen, Krankenbeförderung und so weiter. Dieses Riesenpaket. Für uns besteht das, wie gesagt, am Anfang der Befassung im Ausschuss, wird den Rest des Jahres da, glaube ich, noch betreffen. In europäischer Markt ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte bei diesen Strukturen, wie wir sie hier im kommunalen Bereich haben. Und ich glaube, es schadet aber in dem Fall nichts, wenn wir diesen Antrag ablehnen. Das tut nicht weh, dann ist er erstmal weg. Jupp. Ja. Danke. Danke für den Hinweis, Frank. Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht kann man es einmal mit der Diskussion um die Trinkwasserversorgung vergleichen, aber vielleicht auch ums Schienennetz, Privatisierung von Eisenbahn. Also sozusagen gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Mal so, um mal so einen wolkigen Oberbegriff zu wählen, hat halt dann tatsächlich, wenn man ihn so neoliberal gestalten will, dann tatsächlich die Konsequenz, die Frank nennt. Das sehen wir halt beim Eisenbahnnetz. Wenn man es privatisiert, dann führt das tendenziell zu Streckenstilllegung und Konzentration auf profitable Bereiche. Ob man das beim Rettungswesen oder Katastrophenschutz unbedingt will und so braucht, bezweifle ich mal stark. Bei der Trinkwasserproblematik haben wir, wenn wir uns daran orientieren würden, da haben wir folgenden Weg gewählt und gesagt, nein, wir wollen dieses krasse Aufbrechen im neoliberalen Sinne nicht, auch wenn wir sehen, dass es dort auch Korruption oder Misswirtschaft, Vetternwirtschaft in dem Bereich geht, aber wir wollen das halt mit unseren Transparenzansätzen anders begegnen und nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Vielleicht ist das auch noch ein wichtiger oder hilfreicher Hinweis für die Diskussion. Also es zeichnet sich ab, ein sehr komplexes Thema, vor allem auch, Frank, der Katastrophenschutz ist Bund- und Ländersache. Der Rettungsdienst ist Kommunalsache. Es entstehen Synergien, die werden halt ausgenutzt, aber eigentlich strickender müsste man sie trennen. Gut, dann machen wir weiter. 15 Tage... Zu dem dritten Lesepunkt erklären. Stimmen wir das jetzt oder sogar später? Machen wir eben den Tag zu Ende und dann, gut, da kommt jetzt auch nicht mehr viel am Mittwoch. Das ist Punkt 15 ist eine Einbringung, Punkt 16 eine Unterrichtung, Punkt 17 erledigte Anträge, Punkt 18 Beschlüsse, Petitionen, ist klar, wie immer Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Bevor wir zum Donnerstag kommen, möchte Frank gerne was zur dritten Lesung sagen. Ja, nur kurz zum Verfahren. Ich meine, soweit, dass eine Fraktion das beantragen kann, waren wir ja schon. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden, auch bevor die zweite Lesung zu Ende ist, sinnvollerweise vielleicht auch am Anfang. Schriftlich so, und dann wird der Landtag entscheiden, ob eine Rücküberweisung zur Vorbereitung der dritten Lesung, so muss man es formulieren, eine Überweisung an einen Ausschuss vorgenommen wird. Das heißt, das entscheidet der Landtag wieder alle. Ja, ob eine Rücküberweisung an den Rechtsausschuss erfolgt. Wenn der Landtag dem nicht entspricht, die Mehrheit also, kann direkt die dritte Lesung erfolgen. Dem kann wiederum eine Fraktion widersprechen. Ich glaube, was wir dann tun würden, in dem Fall findet die dritte Lesung am nächsten Tag statt. Und da können wir dann nichts mehr machen. So, also, dann können wir halt, es wäre halt die Frage, ob auch die anderen Fraktionen einen weiteren Beratungsbedarf sehen. Wenn das so ist, könnten sie ja nach dem Antrag auf die dritte Lesung der Rücküberweisung in den Ausschuss zustimmen. Und dann könnt ihr am 8. Mai im Rechtsausschuss weiter darüber beraten und dann im Mai Plenum halt das wieder einbringen und dann wäre es abschließend erledigt. Das wäre halt dann sinnvoll, die anderen Fraktionen vorab vielleicht zu kontaktieren, ob die diesen Beratungsbedarf im Rechtsausschuss unterstützen würden. Dann würde das Ganze Sinn machen. Vielen Dank, Frank, für die rasche Einholung der Information. Dann werde ich das so tun. Das heißt, die anderen Fraktionen mal fragen, ob sie da noch Beratungsmöglichkeit oder Notwendigkeit sehen. Dankeschön. Gut. Ja, ich würde auf jeden Fall bitten, dass ihr dann das Pad in welcher Form auch immer aktualisiert bezüglich Abstimmungsverhalten und so weiter und so fort. Danke, wir kommen zum Donnerstag. Wir haben den Tagesordnungspunkt 1, die aktuelle Stunde mit den beiden Bombenanträgen. Opel muss zu seiner sozialen Verantwortung für die Beschäftigten und die Wirtschaftsregion stehen. Und auch nicht schlecht ist, Opel-Schließung ist ein Symbol für die Wirtschaftspolitik der Regierung Kraft. Zu dieser aktuellen Stunde werde ich als Bochumerin zuerst reden und danach der Toso in seiner Rolle als arbeitspolitischer Sprecher. Referenten gibt's. Zweiter Tagesordnungspunkt. Die Kirchen als Diener am Gemeinwohl. Gesellschaftliches Engagement von Caritas und Diakonie anerkennen und unterstützen. Wir haben, Achtung, Block 2, okay, unser Redner ist der Michel und wir haben als Abstimmungsempfehlung Überweisung in den Ausschuss. Michel ist gerade nicht da, aber ich gehe mal davon aus, dass das... Jo, Tagesordnungspunkt 3, Stärkungspakt für Gymnasien, Chancen der Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs zur Verbesserung der individuellen Fördern, der individuelle Fördernutzen. Okay, Antrag der FDP. Redner ist Birgit und Abstimmungsempfehlung Enthaltung. Gut. Ist das eine direkte Abstimmung? Alles klar. Tagesordnungspunkt 4. Nordrhein-Westfalen darf nicht Hort der Geldwäsche werden. Kommunen dürfen mit der Kontrolle des Geldwäschegesetzes nicht überfordert werden. Ein Antrag der CDU. Unser Redner ist der Frank. Und die Abstimmungsempfehlung Überweisung in den Ausschuss. Soweit alles klar? Ja. Gut. 5. Landesweite Einführung des Schulverwaltungsassistenz zur Verbesserung der Schulqualität in Nordrhein-Westfalen. Unser Redner ist der Oliver und die Überweisungsempfehlung in den Ausschuss. 6. Staatsangehörigkeitsgesetz modernisieren, Einbürgerung erleichtern, mehrfache Staatsbürgerschaft ermöglichen. Das ist ein gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen und von uns. Ich habe den nicht nochmal andiskutieren lassen, weil es einfach nur eine Erweiterung ist meines Antrags aus November. Es geht um die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft, die Abschaffung der Optionspflicht. Und da waren wir uns alle einig. Dazu rede ich. Und Abstimmungsempfehlung selbstverständlich Zustimmung. 7. Bettensteuer erneut vor Gericht gescheitert. Landesregierung muss Genehmigung zur Erhebung der Bettensteuer zurückziehen. Antrag der FDP. Redner ist Robert. Abstimmungsempfehlung Ablehnung. Okay. 8. Inhaltliche Stellungnahme gemäß Paragraphen 3 und 5 EUZBLG zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen und so weiter. Das ist ein eigener Antrag von uns. Der Redner ist Nico und die Abstimmungsempfehlung ist dementsprechend Zustimmung. Ja, Frank will wahrscheinlich das Gleiche sagen, ja. Der Antrag hat für Erheiterung im Ältestenrat gesorgt. Nicht inhaltlich, sondern wegen des sehr langen Antragstitels. Ich versuche das mal daraus so ein bisschen was für uns als Schlussfolgerung zu nehmen. Ich sage mal, oder meine Deutung ist die, dass uns da angeraten wurde, doch vielleicht dann auch zu versuchen, etwas griffigere Titel zu wählen, weil das das Ding wird schwierig, das erscheint nirgendwo. Das erscheint nicht irgendwo in der Presse oder sonstiges. Das Ding ist sogar selbst schwierig, hier auf den Landtagsseiten irgendwie als Zusammenfassung oder in Landtag intern oder sonst irgendwas zu packen. Hier steht jetzt an der Stelle ja wirklich noch Smart Borders Paket. Wir wissen, worüber gesprochen wird. Vielleicht einfach den Tipp, dass wir auch so Feinheiten dann versuchen zu berücksichtigen. Aber im Endeffekt geht es ja um den Inhalt. Gut, war noch Wortmeldung? Nein? Gut. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9. Der Kinderwunsch darf nicht am Geld scheitern. Paare mit unerfülltem Kinderwunsch auch in NRW unterstützen. Von der FDP, der Redner ist der Daniel und die Empfehlung Überweisung in Ausschuss. Punkt 10. Abitur in Nordrhein-Westfalen. Ministerin muss für korrekte Durchführung sorgen. Antrag der CDU. Rednerin ist Birgit. Zustimmung zur Überweisung in den Ausschuss. 11. Hochschulzugang gewährleisten und Numerus Clausus Praxis beenden. Unser Antrag. Der Redner ist Joachim. Zustimmung bei direkter Abstimmung. 12. Kinderschutz stärken, interkollegialen Austausch von Kinderärzten bei Verdacht auf Kindesmisshandlung ermöglichen. Ein Antrag der CDU, der Redner ist Olaf, Zustimmung, Überweisung in den Ausschuss. 13. Transparenz in der Landespolitik, Vertrauen schaffen, unser Antrag, direkte Abstimmung, der Redner ist Kai, Abstimmungsempfehlung natürlich Zustimmung. 14. Nordrhein-Westfalen lehnt die Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit durch ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverlage entschieden ab. Unser Antragredner ist Daniel. Empfehlung ist Zustimmung bei der direkten Abstimmung. 15. Industrie- und Handelskammer in NRW Geschäftsführergehälter offenlegen. Unser Antrag. Redner ist Daniel. Direkte Abstimmung. Abstimmungsempfehlung natürlich Zustimmung. 16. Mietsteigerungen begrenzen, soziale Spaltung verhindern. Direkte Abstimmung. Unser Redner ist Olaf. Unsere Abstimmungsempfehlung Zustimmung. Und da kommt dann noch der Entschließungsantrag. Also in jedem Fall zustimmen oder nur mit Entschließungsantrag? Nee, sowohl als auch. Das ist also auch wieder diese Teilmengensache. Also die Forderung, die Rot-Grün da machen, die wäre nächsten Monat auch von uns eingereicht worden. Es geht darum, man darf jetzt, oder es ist jetzt seit, glaube letztem Jahr so, dass das Land gewisse Gebiete benennen darf, in denen die Mietpreissteigerungen nur auf 15% innerhalb von 3 Jahren steigen darf. Und diese Gebiete werden für 5 Jahre bestimmt. Davon hat Nordrhein-Westfalen bis jetzt keinen Gebrauch gemacht, sprich es gibt keine Verordnung dazu. Jetzt wird die Landesregierung aufgefordert, dazu eine Verordnung zu machen, also von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, um den Mietpreis in Regionen, wo eine sehr, sehr starke Nachfrage ist, doch bezahlbar zu halten. Das begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings hätten wir, klar, wenn wir den Antrag gestellt hätten, hätten wir dann ja gerne noch ein bisschen Sache von Transparenz und auch Mitsprache von Bürgern, in dem Falle von den Mietervereinen und von den Haus- und Grundbesitzern, dass die mit einbezogen werden. Und ein weiterer Punkt, den wir auch noch als Ergänzung mit da gerne drin hätten, ist, dass der Ausschuss doch zumindest gefragt wird, und zwar auch schon bevor die Verordnung fertig ist, also bei der Ausarbeitung der Verordnung beziehungsweise bei der Bestimmung der einzelnen Gebiete doch stark beratend tätig ist. Jetzt ist die Frage die, da haben wir uns auch noch nicht ganz konnten wir uns noch nicht so ganz entschließen, ob wir das Ganze als Entschließungsantrag bringen oder als Änderungsantrag. Ich bin mir da sehr, ja, uneinig. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe weder so, ich weiß auch jetzt nicht unbedingt, was der Vorteil von dem einen oder anderen ist. Ich kann es mal eben kurz sagen. Wenn wir den Änderungsantrag machen, dann steht etwas in der Begründung, was, na gut, nicht ein gutes Bild auf die Regierung bringt, weil genau das wollen wir. Die hatten es schon mal gemacht. Die haben 2012 in einem ähnlichen Fall auch schon mal Verordnungen selber gemacht, ohne sich mit irgendwelchen Akteuren abzusprechen. Und hinterher war keiner mit diesen Verordnungen zufrieden. Also selbst die Regierung nicht mehr, weil sie eigentlich mehr zum Chaos geführt haben. Genau das wird auch mal nochmal in der Begründung angeführt. Jetzt kann man das so sehen, dass wenn Sie dem Änderungsantrag zustimmen, gut, dann würden Sie die zwei Punkte da mitnehmen, aber die Begründung würden Sie ja nicht unbedingt in dem Sinne mit abstimmen. Wenn wir das Ganze als Entschließungsantrag machen, kommt diese Begründung mit in diesen Abstimmungsteil irgendwie mit rein. Weil es nämlich dann drin steht, der Landtag stellt fest, und das ist nämlich dann, er stellt fest, dass es damals nicht so gut gelaufen ist mit der Verordnung. Und jetzt ist immer die Frage, wenn man jetzt für die Sache ist, würde ich, glaube ich, nach dieser Argumentation am ehesten für den Änderungsantrag stimmen, obwohl ich ehrlich gesagt auch diese Überlegung doch fast schon minimal finde, da ich nicht unbedingt groß sehe, dass der angenommen wird. Ist man ja auch als regierungstragende Fraktion mit der Mehrheit nicht, muss ja nicht sein. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir diesen Änderungs- bzw. Entschließungsantrag überhaupt stellen? Also da bräuchte ich einmal hier das Votum für und dann eventuell auch eher als Änderungsantrag oder eher als Entschließungsantrag. Ja, Nico. Ich habe eine Verständnisfrage, und zwar, wie ist denn im Moment die Antragslage? Haben wir schon die Anträge gestellt? Geht es jetzt darum, die zurückzuziehen? Ansonsten ist halt die Frage, ansonsten sehe ich nicht, wie wir hier noch einen Änderungsantrag stellen können. Ich habe es nicht, aber ich meine, der Daniel hat dann nachgefragt und die Auskunft, die wir jetzt bekommen haben, ist egal. Wir können noch kurz vorher als Tischvorlage einen Änderungs- bzw. einen Entschließungsantrag stellen zu diesem Antrag. Und jetzt ist eben die Frage, macht man es als einen Änderungsantrag, der ja auch im Vorfeld abgestimmt wird, ist ja auch eine Reihenfolge der Abstimmung. Wenn wir Änderungsantrag machen, wird unser Antrag vor dem Hauptantrag abgestimmt, unser Änderungsantrag. Der Entschließungsantrag ist nur ein Zusatz zu dem Antrag, zu dem Hauptantrag, und der würde dann zuerst abgestimmt werden bei einem Entschließungsantrag. Und zu unserem Antrag, er ist in der Pipeline. Also das heißt, er ist noch nie abgegeben worden, er ist geplant auf dem Rechner. Wir waren uns eigentlich klar darüber, dass wir den zur nächsten Plenarsitzung einreichen. Inhaltlich. Zumindest auch den Punkt, den die Regierung macht. Der wäre mit drin gewesen. Simone, Frank. Also die Argumentation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der durchkommt, irgendwie sehr, sehr gering ist, das Thema hatten wir heute schon. Also das zieht nicht. Wir machen mit unserem Änderungsantrag dann ein Statement, wo eigentlich die Richtung hingehen soll. Und ansonsten, das hatten wir vorhin schon, dann könnten wir nach Hause gehen. Also dann brauchen wir gar keine Anträge mehr stellen. Wir können ja auch den Entschließungsantrag stellen. Das ist ja jetzt die Frage. Frank. Hier geht es ja nicht um Gesetz, hier geht es um einen Antrag. Der Antrag ist, SPD-Grüne fordert die Landesregierung auf. Der Antrag wird vermutlich eine Mehrheit kriegen. So, wir gehen grundsätzlich mit diesem Antrag mit. So wie ich Sie verstanden habe, wollen aber bei diesem Auftrag an die Landesregierung noch was dazu haben. Genau. Nämlich, wenn die Landesregierung da irgendwas macht, sollen die mehr Transparenz. So, und dazu muss sich dann der Landtag in Anführungsstrichen entschließen, das noch dazu zu geben. Das finde ich einen sinnvollen Weg und sinnvollen Antrag. Den Antrag der SPD-Grünen-Fraktion jetzt ändern zu wollen, weiß ich, das wäre vielleicht ein bisschen, was heißt schwieriger? Also dann macht man es vielleicht vorher mit denen zusammen, wenn sie das möchten oder nicht. Dass sich der Landtag entschließt, dazu noch was dazuzugeben, Zusatzaufgabe, finde ich da sinniger. Oder sinnig. Hilmar. Bei einem Gesetz wäre das was anderes, Nein. Da macht man eine Änderung angesetzt. Ja, klar, verstehe. Ja, auch bei Anträgen ist das was anderes. Da kann man auch Änderungsanträge dran stellen, weil man ja mit dem Inhalt konform geht, nur noch zusätzlich was haben möchte, dann würde ich keinen Entschließungsantrag stellen, sondern einen Änderungsantrag. Weil es nämlich den eigentlichen Grundlagenantrag der SPD und Grünen ja nur verändert. Also wenn man grundsätzlich das befürwortet, was sie da fordern, macht es Sinn, einen Änderungsantrag daran zu stellen, um der dann ein Ergänzungsantrag wäre. Also quasi, man würde ja... Man würde ja... Wenn ihr das Mikro anmacht bei euren Zwischengesprächen, dann hört man euch auch im Stream, ansonsten vielleicht ja, kurz im Hinweis. Also wenn man den Antrag ja hat, dann gibt es ja der Landtag, fordert Landesregierung auf, bla bla bla, Pömpel 1, tak tak tak tak tak, und wir wollen ja einen neuen Pömpel haben. Deswegen stelle ich einen Änderungsantrag. Wenn ich einen Entschließungsantrag habe, dann teile ich zwar vielleicht zu der Thematik einiges, was dort gefordert wird, will aber was ganz anderes eigentlich, weil ich ja meine eigene Meinung kundtun möchte. Wenn ich aber das unterstütze, macht der Änderungsantrag einfach Sinn. Es kann ja sein, dass SPD und Grüne sagen, oh gut, finden wir klasse, stimmen wir zu, nehmen wir mit auf. Ist ja möglich. Wenn nicht, gut. Ist halt, halt so. Also eher, ich würde eher vorschlagen, Änderungsantrag, weil es, wir haben ja vorhin von Logik gesprochen, logischer ist. Ja. Frank. Das ist auch eine schlüssige Argumentation. Ich wollte mich nur bedanken, auch für die Beschreibung. Kann man nachvollziehen. So, also mal stellst du jetzt einen Änderungsantrag, oder? Ich würde dann jetzt gerne den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Es geht eben einmal darum, dass bei den Verordnungen und vor allem allerdings bei der Festlegung der Gegenden die jeweiligen Akteure mit ins Boot geholt werden, also das an den Gesprächen auch die Mietervereine und die Haus- und Grundbesitzer mit einbezogen werden und dass der Ausschuss gebührend einbezogen wird und auch schon im Vorfeld informiert wird, nicht erst im Nachhinein, wenn die Gebiete bestimmt sind. Das wären unsere zwei zusätzlichen Forderungen, die wir dann in einem Änderungsantrag einreichen würden. Und deswegen frage ich jetzt, sollen wir diesen Änderungsantrag einreichen, ja oder nein? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich möchte darauf hinweisen, dass es schön wäre, wenn wir den hier vorliegen hätten, aber das gilt ja ganz grundsätzlich. Nichtsdestotrotz hat der Olaf ja gerade gesagt, worum es ginge oder geht in dem Änderungsantrag. Der ist soweit ja auch schon fertig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aus meiner Sicht können wir durchaus darüber abstimmen. Aber wir sollten uns vielleicht nochmal tatsächlich grundsätzlich bemühen, dass die Anträge auch rechtzeitig vorliegen oder vorher schon vorliegen. Okay, wer ist dafür, dass wir diesen Änderungsantrag dann so einreichen, wie Olaf ihn gerade beschrieben hat? Du bist noch draußen, ja? Dann ist das einstimmig. Dann kommen wir jetzt zum Freitag. Tagesordnungspunkt 1, Unterrichtung durch die Landesregierung, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen, Aktionsplan, eine Gesellschaft für alle NRW inklusiv. Ich verstehe das richtig, dass Stefan und Toso sich die Redezeit von 16 Minuten teilen. Also zwei Slots. Gut. Tagesordnungspunkt 2. EU-Visumsfreiheit für die Länder des westlichen Balkans muss bestehen bleiben. Unser Antrag, direkte Abstimmung, reden tut der Nico. Und die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung, selbstverständlich. Und drittens, NRW braucht endlich ein wirksames Gesamtkonzept zur Bekämpfung massiv steigender Einbruchszahlen. Sofortprogramm Beute zurück starten, ein Antrag der FDP. Gott. Redner ist Dirk und die Abstimmungsempfehlung Überweisung in den Ausschuss. Das ist eine knackige Überschrift, da sollte sich der Nico mal ein Beispiel dran nehmen. Sind wir in dem Fall wirklich für Überweisung in den Ausschuss? Ja, eine Ausschussüberweisung kann man machen. Ich sag mal. Wir wollen noch auf. Ja, okay. gut, damit haben wir die Abstimmungsempfehlungen und Redner für die drei Plenartage, bis auf die Sachen, wo eventuell noch was aktualisiert wird mit dritter Lesung und so. Und dann übergebe ich wieder zurück an den Daniel. Okay. Frank? Es geht noch zu dem Tagesordnungspunkt. Bitte? Da wollte ich jetzt abschließend noch mal auf die Kurzintervention hinweisen, die ja da in den Plenartagen jetzt erstmalig ausprobiert wird, die übrigens nicht für die aktuellen Stunden gilt. Das heißt, Kurzintervention nur für die normalen Anträge, die Antragstagesordnungspunkte. Ja. Und Vorgang ist nochmal zu der Person, die auf unserem PGF-Platz sitzt, zu gehen, nicht selber die Taste zu drücken, sondern vorne zum PGF-Platz gehen, da sagen, man möchte eine Kurzintervention machen und von da wird dann telefoniert und das vorbereitet. Sprechen tut man dann vom Platz aus, aber die Meldung bitte dann an denjenigen, der auf oder diejenige, die auf dem PGF-Platz bei uns sitzt. Ich würde gerne. Dankeschön. Ja. Einfach noch, jetzt bin ich auch wieder an. Nochmal der Hinweis, es sind halt eben zwei zugelassene, oder es werden zwei, maximal zwei Kurzinterventionen zugelassen zu einem Redebeitrag. Das, was Frank gerade geschildert hat, ist nicht nur für den formellen Ablauf wichtig, sondern auch, also wenn ihr eben eine Kurzintervention machen möchtet, dann entscheidet euch relativ früh. Das Präsidium wird einfach die ersten beiden zulassen. Ja, also da geben wir uns gar nicht in irgendeine Diskussion, da entscheiden auch keine Mehrheitsverhältnisse oder sonst irgendwas. Die ersten beiden angemeldeten Kurzinterventionen werden zugelassen. Während des Tagesordnungspunktes. Und zum Zweiten noch der Hinweis für unsere eigenen Redner. Wenn ihr, oder ganz generell, während dieser Kurzintervention bleibt der Redner vorne am Rednerpult, so ist es vereinbart. Gilt dann demzufolge auch für euch selber, wenn bei eurem Redebeitrag eine Kurzintervention abgehalten wird. Und halt da nochmal der Hinweis, ihr habt selber nochmal die Möglichkeit als Redner 90 Sekunden diese Kurzintervention zu erwidern. Ihr könnt aber auch darauf verzichten. Ja, also ihr müsst das nicht tun, aber ihr habt halt das Recht, 90 Sekunden noch zu reden. Mir ist noch eine Ergänzung eingefallen, dass nämlich nicht zwei aus einer Fraktion eine Kurzintervention beantragen können. Ja. Und Sinn, ich meine, du hast gerade gesagt, dass man das erwidert. Klar, Sinn der Kurzintervention ist, dass jemand aus dem Parlament 90 Sekunden halt noch praktisch eine Frage an den Redner hat, irgendeinen Punkt auf irgendeinen Punkt hinweisen will, und dass der Redner halt dem entgegnen kann, ist ganz klar die gleiche Zeit. Und die soll, das war auch der Hinweis von der Präsidentin, die wird sehr strikt eingehalten. Also da gibt es keinen Hinweis, kommen Sie zum Ende, sondern das Mikrofon wird, so war glaube ich die Aussage, dann abgestellt nach 90 Sekunden. Joachim. Frank, du hast gerade von der Frage gesprochen. Ich glaube, man muss mal deutlich darauf hinweisen, dass die Kurzintervention keine Frage sein muss. Denn dafür gibt es noch das Mittel der Zwischenfrage. Ganz, ne? Ganz klar, die Zwischenfrage bleibt weiterhin bestehen. Die Zwischenfrage, also wenn ihr eine Frage habt, dann nutzt bitte das Instrument der Zwischenfrage. Ja? Weil das geht eben nicht auf dieses Kontingent und so weiter und so fort. Ja? Die wird ja auch sofort geschaltet. Der einzige Unterschied ist bei der Zwischenfrage, die kann nun mal der Redner auch weiterhin ablehnen. Die Kurzintervention kann er nicht ablehnen. Also eine mögliche Taktik wäre halt gegebenenfalls auch eine Zwischenfrage zu stellen. Falls er die nicht zulasst, könnt ihr euch immer noch entscheiden, eine Kurzintervention dann zu machen. Dann in der Folge seines Redebeitrags. Frank nochmal. Wow, und es gibt ja ganz viele Sachen, die man dazu erzählen kann. Nämlich nochmal auch deutlich, die Kurzintervention, die gibt es natürlich erst am Ende des Redebeitrags. Also es gibt keine Unterbrechung, selbst wenn jemand also den Antrag stellt auf eine Kurzintervention, der Redner, wenn er nicht irgendwie wegen Gegrummel im Saal darauf hingewiesen wird, der merkt es in Anführungsstrichen nicht, sondern wird erst am Ende seines Redebeitrags darüber informiert, dass es eine Kurzintervention gibt. Okay. Lukas und Grumpy dann noch. Vielleicht habe ich das eben nicht mitbekommen, aber wie beantragt man denn so eine Kurzintervention? Aufs Knöpfchen drücken? Nee, das war so der Eingangshinweis von Frank. Also theoretisch, ich beantworte einfach mal, der parlamentarische Geschäftsführer, die parlamentarische Geschäftsführerin, beziehungsweise der oder diejenige, die halt gerade da vorne sitzt und quasi den Hut für unsere Fraktion an der Stelle aufhat. Also bitte nicht aufs Knöpfchen drücken, dann werdet ihr für eine Zwischenfrage aufgerufen oder wird die Zwischenfrage aufgerufen, sondern eben nach vorne gehen und Frank kann das dann oder Moni telefonisch oder persönlich dann eben bei der Sitzungsleitung das anmelden. Das wird ein Erfolgsmodell. Ich bin für den zweiten Knopf am Platz. Und den dritten, vierten. Okay, Grumpy war die gleiche Frage, oder? Okay, vielen Dank fürs Outing, dass ihr dem Frank nicht zugehört habt. Eigentlich, ja. Okay. Okay, gibt es noch irgendetwas zum Punkt hier Plenarsitzung? Dann haben wir auch diesen Tagesordnungspunkt dann tatsächlich geschafft. Ich bin überrascht. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5. Bericht Vorbereitung Verfassungskommission, Gegenstand der Beratungen. Ja, wer möchte dazu was sagen? Der Michelle. Ich vermute, ja. Okay. Ja, eigentlich wollte das sicherlich der Toso machen. Der ist jetzt leider nicht da. Gut, ich versuche das mal. Die Verfassungskommission ist noch nicht eingesetzt. Wir berichten hier aufgrund der Forderung nach regelmäßigem Bericht und im Moment gibt es da nichts zu berichten. Ich weiß nicht, was Toso mehr sagen wollte. Okay. Dann gibt es hier keine weiteren Wortmeldungen dazu. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Antrag aller Fraktionen zum PUA-BLB bezüglich LKA-NRW. Und ich denke, da wird uns der Grumpy was zu sagen, oder? Ne? Jetzt hast du mich erwischt. So, ich bitte vielmals um Verzeihung. 236. So nicht. Antrag aller Fraktionen zum PUA-BLB. Genau. Für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Römisch 1, zu gut Deutsch für die Bau- und Liegenschaftsbetriebe Nordrhein-Westfalens, wird es dann halt so sein, dass wurde auch beschlossen, ein gemeinsam ausgearbeiteter Antrag reinkommen wird. Wir haben uns ja die Beschlussmöglichkeit offen gelassen, dass der Untersuchungsausschuss jederzeit erweitert werden kann, sollten neue Tatbestände oder neue Geschichten vakant werden. Und in diesem Fall ist man sich fraktionsübergreifend einig, das sollte halt passieren. Und demzufolge nach haben wir auch ebenfalls entsprechend, würden wir so etwas mit unterzeichnen. Und da gibt's aber, das wird ausgearbeitet werden intern, ich denke mal im Laufe der nächsten 2 Wochen und wird dann innerhalb des Ausschusses abgestimmt werden. Da bin ich mal frohen Mutes. Dietmar. Ich bin erstaunt. Nicht nur innerhalb des Ausschusses, sondern dann auch im Parlament. Ne? Okay, alles klar. Verzeihung, in diesem Zusammenhang als direkte Antwort, also innerhalb des Ausschusses wird das halt ausgearbeitet, um es von dort aus ins Plenum einzubringen. So rum. Als Vorschlag. Es geht natürlich nicht, weil es dürfen ja nur die Fraktionen das Ganze einbringen, aber das. Ich bin erstaunt über diese sehr konstruktive Zusammenarbeit. Wundervoll. Damit ist auch der Tagesordnungspunkt dann erledigt. Ja, gibt es keine weiteren Wortmeldungen dazu. Wir kommen zum nächsten Top. Das sind die Einstellungen von Auszubildenden sowie Bereitstellung von Plätzen für das FSJ, Freiwillige Soziale Jahr Politik. Den Tagesordnungspunkt hatte ich auf die Tagesordnung gesetzt. Ich fände es gut, weil Harald da eigentlich auch sehr involviert war, wenn er jetzt dazu käme. Ich weiß nicht, wo er ist. Ansonsten keine Ahnung. Ja, ich würde das gerne einmal schieben und während wir weitermachen, Ingo, kannst du vielleicht einmal versuchen, den Harald zu erreichen? Danke. Ja. Okay, nächster Tagesordnungspunkt ist dann Redmine, Antrag von Toso. Ich weiß nicht, ob jemand darüber informiert ist. Erweiterung Zugriffsrechte der Mitarbeiter etc. Kann den Tagesordnungspunkt jemand übernehmen oder weiß jemand, worum es da geht? Nein, dann schieben wir das bitte auf die nächste Tagesordnung. Also bitte nicht erledigen, sondern schieben. Dann gibt's den nächsten Tagesordnungspunkt, Tag der offenen Tür im Juli, Vorbereitung Ideen. Ich vermute, dass der von der Moni kommt. Hoffe aber, dass vielleicht sonst jemand, dass genau. Frank das eventuell übernehmen kann. Weißt du was dazu? Ja, es gibt einen Tag der offenen Tür. Ja, korrekt. Und sind Ideen gesucht. Soweit kann man das mal hier zusammenfassen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass die Aktivitäten der anderen Fraktionen hier oder dass überhaupt die Aktivitäten zum Tag der offenen Tür auf der ersten, also in der Wandelhalle stattfinden. Und unser Fraktionsraum nicht auf dieser Ebene ist und wir aber einen anderen Raum dort oben genau umgestalten werden, nämlich diese hier als Kaffeeklappe benannte, den als Kaffeeklappe benannten Bistro-Raum. Ja, und da geht es einfach um Ideen, was wir da machen. Ich weiß nicht, ob wir das hier in der Runde besprechen. Ich denke, jeder sollte sich mal ein paar Gedanken machen. Wir werden dann vielleicht ganz klassisch ein Pad aufmachen, so als Möglichkeit. Fühlt sich jemand berufen, da etwas zu koordinieren? Ja? Wollte ich gerade sagen, weil... Ich möchte dir ungern ins Wort fallen, wenn ich mich recht in... mich recht entsinne, war der Vorstand bei der vorletzten Sitzung der Meinung, dass es, dass wir hier fragen wollen, wer denn bei diesem Organisationsteam mitspielen möchte, dass das die originäre Frage war. Bereits zwei Leute wurden mit dem beauftragt, sich darum zu kümmern. Das eine ist Rebecca, was das Organisatorische angeht, und das andere ist, wie könnte es anders sein, die Pressestelle, was das Inhaltliche angeht. Und bevor wir beide, Rebecca und ich, da jetzt loslaufen, einfach mal lustig machen, wollten wir jetzt die Möglichkeit geben, wer meint, er möchte da gerne mitspielen und mitorganisieren und Ideen haben, der kann gerne sich an uns wenden und dann kann man da eine kleine Arbeitsgruppe draus machen. Dass ihr originär dahinter steht und euch kümmert, das ist schon, da habe ich vielleicht nicht so klar ausgedrückt, das sollte hier nicht untergehen, keine Frage. Aber der Aufruf war ja jetzt da und ja, deswegen ein Freiwilliger aus der Runde. Ja, Frage ist also nach einer kleinen Orga-Gruppe. Wer möchte da irgendwie unter Federführung unserer Pressestelle mitarbeiten? Ihr müsst einfach nur ein Handzeichen geben, dann seid ihr mit dabei. Voll so zu. Ich denke mal, der Vorstand ist da immer wieder mit betraut. Okay, möchte keiner, damit liegt die Verantwortung sozusagen bei der Pressestelle und unser Vertrauen bei der Pressestelle in Zusammenarbeit mit dem Fraktionsvorstand. Und danke, ich nehme die Wahl an. wobei der Aufruf natürlich auch an sämtliche Mitarbeiter und persönliche Mitarbeiter der Fraktionen und der Abgeordneten gilt. Also vielleicht hört es ja jetzt jemand im Stream oder kann das nachher noch nachträglich melden. Also wollten einfach nur signalisieren, es gibt eine Arbeitsgruppe, die fängt jetzt an zu wursteln und wer mitspielen will, ist herzlich eingeladen. Okay, ja, danke dafür. Ich nehme jetzt einmal den ganz zu unterstehenden Punkt Beschluss über Veranstaltung unternehmerische Hochschule. Das hatten wir jetzt vorhin ja schon abgefrühstückt. Der ist da unten obsolet, ne? Okay, dann springen wir zurück quasi zu Tagesordnungspunkt Nummer 6. Harald ist hier, vielen Dank dafür. Einstellung von Auszubildenden sowie Bereitstellung von Plätzen für das FSJ Politik. Da ich das draufgesetzt habe, von mir nur einleitend dazu, und dann würde ich den Harald vielleicht bitten, gleich ein paar fachliche Hintergrundinfos vielleicht nochmal bekannt zu geben aus den Gesprächen, die wir geführt haben. Ich hatte die Idee einfach in den Raum geworfen, ursprünglich mal halt eben Auszubildende in die Fraktion zu holen, einzustellen, in welchem Umfang auch immer, das müssten wir halt letztendlich hier in der Fraktion beraten. Die Möglichkeit dazu haben wir. Dirk hatte jetzt gerade schon zwischengefragt. Wir haben ein Gespräch hier geführt mit einer Vertreterin der Industrie- und Handelskammer, die uns da mündlich zumindest formell bestätigt hat, dass wir das machen können. Die zweite Option oder möglicherweise auch zusätzliche Sache ist die des freiwilligen sozialen Jahres im Bereich der Politik. Auch dazu haben wir in der vorletzten Woche ein Gespräch geführt mit einem Vertreter dieser IJGD, die auch hier verlinkt ist im Protokollpad. Auch diese Möglichkeit hätten wir also einem jungen Menschen, unabhängig eines normalen Praktikums oder sowas, halt hier komplett ein Jahr die Möglichkeit zu geben, in die Fraktionsarbeit, in die politische Arbeit hineinzuschnuppern und uns zu unterstützen. Mein Gedanke ist der, ich möchte auf jeden Fall, oder mein Wunsch ist der, ich möchte auf jeden Fall eine dieser Möglichkeiten nutzen. Ob wir beide nutzen können, ist tatsächlich von den Kapazitäten innerhalb der Fraktion abhängig. Ich finde es oder fände es sehr, sehr wichtig, wenn wir hier jungen Menschen die Möglichkeit geben, hier im politischen Betrieb halt was für den eigenen Bildungswerdegang zu tun, dann halte ich das einfach dafür den richtigen Weg. Und jetzt würde ich mich einfach freuen, wenn Harald vielleicht noch ein paar ergänzende Worte zu den beiden Gesprächen oder zu den Kapazitäten und so weiter sagen kann, also was so daraus gekommen ist. Ja, es ist fast alles gesagt von deiner Seite. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Also wir haben im Grunde ja dann drei Bereiche. Einmal das freiwillige soziale oder politische Jahr. Dann darüber hinaus die klassische Ausbildung. Das hieße also ein oder zwei Auszubildende. Und dann haben wir darüber hinaus die Praktika, die ja auch sehr gut angenommen werden. Aus meiner persönlichen Sicht, ich halte das alles für gut und ich glaube auch, dass es uns gut anstehen würde, wenn wir das alles machen. Dafür, denke ich, müssen wir ein bisschen grundsätzlich daran gehen, denn wir müssen prüfen, das hatte ich ja auch schon berichtet, in der nachlesbar, ja auch in der Vorstandssitzung etc. Dafür müssen wir wirklich die personellen, die organisatorischen und die räumlichen Ressourcen uns genauer angucken. Denn wenn wir das verantwortungsvoll machen wollen, und das hat ja auch das Gespräch mit der Vertreterin der IHK ergeben, bindet das definitiv Ressourcen. Das muss man jetzt insgesamt mal in Ruhe überlegen, was das für uns heißt. Also kostenmäßig, denke ich, ist das sicherlich kein Hinderungsgrund. Und dazu gehört dann allerdings auch, dass wir aus meiner Sicht über mindestens zwei Personen verfügen müssen, die Ausbildereignungsprüfung haben oder auch dann irgendwann ablegen. Dazu gibt es sogenannte Crashkurse, die müssten gemacht werden. Hier kämen die Abgeordneten dafür nicht in Frage, nicht weil sie ungeeignet für Crashkurse sind, sondern sie kämen dafür nicht in Frage, weil sie die Funktion des Ausbilders nicht wahrnehmen könnten. Das ist so der Stand und ich würde deshalb vorschlagen, in einem vertretbaren Zeitraum nochmal über die Gesamtsituation dann zu sprechen. Ich würde dann zu gegebener Zeit auch dazu dann einen Vorschlag machen wollen. Und zwar meine ich damit nämlich die personellen, organisatorischen und räumlichen Ressourcen. Aber das geht jetzt nicht im Schnellschuss und muss auch in der Arbeitspriorität, im Abarbeiten verschiedener Dinge an angemessener Stelle kommen. Sollte aber früh genug sein, dass es vor der Sommerpause ist. Allein schon deshalb, ich habe mal da genau drauf geguckt, weil so ein Crashkurs beispielsweise im August diesen Jahres, also für die Ausbildereignungsprüfung, angeboten wird von der IHK. Ja, das jetzt eben vielleicht zur Ergänzung. Ich setze mich gerade noch mal eben drauf. Also ergänzend dazu, meine Intention ist die gleiche, also das, was Harald auch gerade sagt. Wir müssen dann noch, konzeptionell was tiefer erarbeiten. Mir war wichtig, hier vielleicht mal so ein Feedback aus der Runde zu geben, zu bekommen, wie die Runde das sieht, oder ob ihr das völlig für katastrophal haltet, wenn wir hier junge Menschen in die Fraktion holen. Dass wir da den Arbeitsauftrag dann auch an Harald, sag ich mal, so ein bisschen konkretisieren können. Also insofern ein bisschen Feedback fände ich ganz einfach ganz schön. Deswegen steht ja auch noch kein konkreter Antrag oder sowas drin, sondern einfach nur das Thema an sich. Lukas. Also junge Menschen in die Fraktion bringen, ist immer grundsätzlich gut. Ich sehe allerdings auch, dass die Mitarbeiter, die wir hier haben, häufig einer sehr hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind. Und ich mache mir da halt auch Sorgen, ob ich eben diesen Mitarbeitern da was Gutes tue, indem ich halt ihnen einfach noch eine Betreuung eines Auszubildenden überlasse. Und das kommt weder halt den Mitarbeitern zugute, weil die Arbeitsbelastung dadurch halt erheblich steigen würde, noch kommt es dem Auszubildenden selbst irgendwie zugute, weil er dann keine vernünftige Betreuung hat. Und momentan fällt es mir leider so ein bisschen schwer, mangels Überblick tatsächlich freie Kapazitäten bei unseren vorhandenen Mitarbeitern zu sehen, die es eben ermöglichen würden, so eine Ausbildung zu machen. Und zwar so, wie man sie sich wünschen würde. Ja, vielen Dank, Lukas. Ich sehe das genauso. Also sowohl die räumlichen als auch die personellen Räume müssen einfach dafür da sein oder halt gegebenenfalls dann eben auch gewährt werden. Ne? Nicht nur Streiche gegebenenfalls, sondern müssen dann halt eben auch gewährt werden. Das muss uns in der Entscheidung einfach dabei klar sein. Ne? Harald hat ja gerade ganz deutlich auch gesagt, das bindet einfach Kapazitäten. Nichtsdestotrotz, ganz grundsätzlich, ohne das im Detail durchgeplant zu haben, würde ich auf jeden Fall daran festhalten wollen, das tatsächlich zu machen und halt gegebenenfalls Kapazitäten dafür freizugeben, weil ich glaube einfach auch, dass das ein Stück weit auch mit unser Auftrag ist, den wir hier so ein bisschen irgendwo mit reingenommen haben. Aber das mag persönliche Meinung sein. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Okay, das ist im Moment nicht. Harald und ich, wir werden da im Kontakt bleiben und gucken, dass wir da kurzfristig irgendwie was hinbekommen. Ich sehe jetzt, mein Pad ist weg, aber ich habe jetzt, glaube ich, keine weiteren Tagesordnungen mehr auf der TU gehabt. Ist das korrekt? Nein? Okay. Wir haben hier noch, der allerletzte Top ist, denke ich, erledigt, weil Joachim hat ja über die Referent Dr. Wolfgang Lieb gesprochen. Der vorletzte ist aber noch Nachbereitung Plenarsitzung. Ich glaube, die war nochmal von dir, Joachim. Ja, es gab eine offene Frage an Robert, der jetzt nicht hier ist. Das kann man gerne wieder schieben. Wieder mal. Ja, dann. Dann schieben wir auch den Tagesordnungspunkt auf die nächste Fraktionssitzung. Der Dirk hat noch was unter Sonstiges und die Simone danach auch. Ja, ich habe einmal eine kleine Bitte und dann noch eine Nachfrage. Die Bitte wäre zunächst mal, ich möchte noch mal wirklich eindringlich bitten, wenn wir in der Fraktionssitzung nicht öffentliche Teile haben, dass wir dann nicht nur sagen, Personal, wie auch immer, sondern dass wir dann zum Beispiel über die nicht öffentliche Fraktionsmailingliste vorab Bescheid darüber kriegen, um was es konkret geht. Ja, also ich möchte das jetzt nicht auch wieder durch eine verbindliche Regelung festzurren, aber es wäre einfach eine Bitte an mich, das einfach mal vorab anzukündigen. Und die nächste Frage ist, der Sozialraum, der jetzt auch schon seit einem Jahr leer steht, mehr oder weniger, gibt es da jetzt konkrete Pläne, denn mal auszurüsten mit den Dingen, die wir vorhatten, und läuft das? Das ist nur eine Frage. Kann ich ja vielleicht beantworten. Es gibt nach wie vor, ich glaube, ein oder zwei Konzepte, die wir damals gemacht haben. Wir sind rein arbeitstechnisch noch nicht dazu gekommen, das tatsächlich durchzuführen. Es gab auch die vorher eine kleine Diskussion auch mit unserer Pressestelle, wo wir überlegt haben, ob wir den Raum, der vorgesehen war für diesen Sozialraum, nicht eben als Videoraum nutzen. Das gab es auch erstmal zu diskutieren und abzuwarten. Es gibt noch einen weiteren Vorschlag, den Raum einfach den Mitarbeitern selbst halt zu überlassen, ohne großartig halt organisatorisch tätig zu werden. Ich denke mal, wenn nach der Plenarphase, wenn da ein bisschen Luft aufkommen sollte, auch im Bereich des Vorstandes und alle anderen, die nach wie vor aufgerufen sind, daran mitzuarbeiten, dann denke ich, können wir das Projekt angehen. Ja, Simone hatte noch was. Ja, ich habe noch zwei Sachen jetzt von Frank. Ich soll sagen, schöne Grüße. Er ist in Mission dritter Lesung unterwegs. Deshalb ist er jetzt eher gegangen. Und dann war ja mal angedacht, dass wir eine SMS-Benachrichtigung zur Abstimmung im Plenarsaal bekommen. Das ist irgendwie noch nicht so weit. Und da ist der Ausblick, dass es vielleicht zu Mai fertig ist. Auf jeden Fall verlasst euch nicht darauf, dass euer Handy klingelt, wenn es Abstimmung gibt, sondern verfolgt das Ganze bitte weiter aufmerksam. Gerade bei namentlichen Abstimmen. Ja, ich hoffe, wir werden das auch aufmerksam verfolgen, wenn wir SMS-Benachrichtigungen irgendwann bekommen. Ja, hat sonst noch irgendjemand etwas? Möchte noch jemand sein Herz ausschütten? Dann bleiben wir jetzt hier einfach noch 16 Minuten sitzen. Oder? Was soll man denn mit der ganzen Zeit anfangen? Nee, dann schließe ich die heutige Fraktionssitzung, bedanke mich bei euch allen und der Lukas möchte noch außerhalb der Fraktionssitzung was sagen oder noch innerhalb? Wir könnten noch eine Schweigeminute machen, halt für die Netzneutralität, die die Telekom über Bord geworfen hat. Vodafone auch. Vodafone auch. Ja, dann... Dann ich finde, wir sollten vorab der Netzneutralität eine kleine Gedenkminute. Herr Vizepräsident, walten Sie Ihres Amtes. Einlegen. Und ich bitte euch alle, dafür von euren Plätzen zu erheben, ja, wie man das in so einer Gelegenheit. Der Dietmar hat noch eine kleine Rede vorbereitet. Ja, ganz kurz, ja. Ich bitte aber, diese Schweigeminute mit dem Gedanken daran zu verbinden, dass es also hier nicht notwendigerweise zu Enteignungen kommen müssen. Jetzt habe ich einen Film im Kopf. Ohne aufstehen, oder? Ja. Nein, also eine Gedenkminute, wenn schon, denn schon, lieber Lukas, was du jetzt hier angestoßen hast, das ziehen wir jetzt auch richtig durch. Du musst nicht, du kannst doch rausgehen und die Netzwerke treffen. Im Gedenken an die Drossel noch. Dirk, der Sinn einer Schweigeminute ist, dass man schweigt. Hand aufs Herz. Ja, so, ne? Hand aufs Herz und ganz schnell. Hand ins Gesicht. Facepalm, Schatz hier. Ja, ich danke euch recht herzlich für eure Anteilnahme in diesem wirklich bedeutenden Moment für die Bundesrepublik Deutschland. Ich kann jetzt gut erkennen, wem das Thema wirklich wichtig ist und wir das mehr so als Larifari auch. Ja, korrekt. Ja. Sollten wir vielleicht protokollarisch festhalten. Der Jaroslav schreibt mit. Okay, dann schließe ich aber jetzt die Sitzung und wünsche uns allen drei wundervolle Plenartage und viel Spaß. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.